Hallo und herzlich willkommen zur Pilot-Episode, also Folge 1 der ersten Staffel von Rent-A-Hacker. Mein Name ist Marcel und ich arbeite seit 2012 als Penetrationstester und IT-Security-Consultant. Durch die Arbeit habe ich über die Jahre etliche Mithacker kennengelernt und festgestellt, dass einfach jeder irgendeine spannende Geschichte zu erzählen hat. Einerseits wegen der Arbeit und andererseits auch durch die meist total kuriosen Hobbys, denen die einzelnen Hacker so nachgehen. Und da es eine Schande wäre, diese ganze Geschichte unerzählt zu lassen, habe ich beschlossen, diesen Podcast hier zu starten und hoffe, dass er euch gut unterhält. Rent-A-Hacker, der Podcast mit Leuten, die was mit Computers machen. Heute mit Hardware-Hacking, der App MyFair Classic Tool, Bluetooth, Funkangriffen und Survivalism. Er ist der Autor der Android-App MyFair Classic Tool mit über 1700 Sternen und über 500 Forks auf GitHub, leitet die Hardware-Abteilung bei seinem Arbeitgeber, forscht zu NFC, Bluetooth und Funkeingabegeräten und hat auf Konferenzen wie der RuxCon im australischen Melbourne, der Black Alps in der Schweiz oder der GPN in Karlsruhe die Konferenzteilnehmer von den Socken gehauen. Im Internet findet man ihn als ikaria.de, Icarus auf Twitter oder Icarus23 auf GitHub. Wenn der Computer mal nicht läuft, ist er als Survivalist im Draußen unterwegs oder schwingt als Jugger die Pumpe. Herzlich willkommen in der Sendung, Gerhard Klostermeier. Hi Gerhard, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Marcel, freut mich, dass wir das mal ausprobieren. Ja, wie ich gerade schon angekündigt habe, du bist ein beschäftigter Mensch. Hacker schon, seit ich dich kenne. Da können wir fast mal anfangen. Woher kennen wir uns eigentlich? Das ist eine gute Frage. Müsste ich zurück überlegen, tatsächlich wirklich kennengelernt haben wir uns dann wahrscheinlich erst bei unserem Arbeitgeber mehr Chance und hätten wir auch schon viel früher gehabt, da mehr miteinander zu tun, weil wir tatsächlich sogar in derselben Fachhochschule studiert haben, in den gleichen Schwerpunkten. Ja, und soweit ich mich erinnere, ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal gesehen habe, ich glaube, das müsste noch mit anderer Frisur gewesen sein als heute. Das kann mit Sicherheit sein, ja. Deswegen war ich mir nicht hundertprozentig sicher von Anfang an, ob ich dich da richtig zugeordnet habe, aber auf jeden Fall waren wir auch im gleichen Labor. Wir haben uns ja da irgendwo im gleichen Labor in der IT-Sicherheit kennengelernt. Das sind da irgendwie, ja, das erste Mal einander begegnet. Wie man so schon sagt, in der IT-Sicherheit sieht man sich immer zweimal. Also haben wir uns dann irgendwie in Tübingen wieder getroffen. Ja, wie bist du eigentlich zu dem ganzen Computerzeug gekommen? Wie hat das Ganze bei dir denn eigentlich so angefangen? Ja, ich würde sagen klassisch früh, zumindest wie bei einigen Computer-Nerds, das ist sicherlich bei allen so, aber bei vielen. Einfach weil hatte mich interessiert, ich habe einen älteren Bruder, der damit irgendwie was gemacht hat. Und damit wie viel älter? Vier Jahre. Wir hatten nur natürlich einen Familien-PC, der war dann natürlich eher durch ihn belegt und man durfte nicht die ganze Zeit an den Rechner und ähnliches. Dementsprechend hat man irgendwie andere Wege versucht, sich trotzdem damit zu beschäftigen, weil es halt super spannend war natürlich, solche Geräte, bewegende Bilder und ähnliches. Taschengeld reicht natürlich nicht aus, um sich gleich einfach so einen PC zu kaufen. Meine Eltern haben sich strikt geweigert, mir irgendwie jetzt gleich irgendwie im frühen Teenageralter irgendwie solche Geräte vor die Nase zu stellen. Was dann aber okay war, war zum Beispiel mit meinem Vater zusammen auf den Schrottcontainer der Firma zu durchsuchen, wo er arbeitet und auch heute noch arbeitet. Und dann aus dem Schrott irgendwie alte Rechner rauszusuchen, die dann um die 16, 32 Megahertz hatten, wo man dann auf dem Mainboard mit noch so Dip-Switches die Geschwindigkeiten umstellen konnte und dann sich da den Schrott zusammenzusuchen, bis man einen laufenden Rechner hatte, auf dem zumindest vielleicht erste DOS-Spiele funktioniert haben. Und dann später dann sogar auch die ersten Pentium-Rechner mit 133 Megahertz, wo Windows 95 oder Dinge in dieser Art schon liefen. Und dann hat es halt irgendwann tatsächlich einfach nicht mehr gereicht, nur ein paar Spiele zu spielen. Interessanterweise auch ein bisschen geprägt durch meinen Bruder, der das später überhaupt dann nicht mehr so gemacht hat. Aber auch er hat irgendwie damals dann noch ein paar Dinge ausprobiert. Mhm. Das war damals Quick Basic, gab es auch bei Windows dabei. Auf der Startdiskette sogar, glaube ich, konnte man das mit drauf machen. Und damit konnte man halt so schöne kleine Programme schreiben, auch große Programme schreiben, die dann halt einfach irgendwie Text ausgeben unter DOS. Und damit hat das dann irgendwie angefangen. Der hat das irgendwie zwei, dreimal gemacht. Ich fand das super spannend, weil man kann dann ja sein eigenes Text-Adventure oder ähnliches schreiben Und dann habe ich das mir so Stück für Stück beigebracht, immer wieder mal mit der Hilfe meines Bruders oder meines Vaters und der Hilfe. Damals hat man ja wirklich noch eine Hilfedatei dann immer zu so einer Programmiersprache bekommen, wo man dann Dinge nachlesen kann. Und ja, das Stack Overflow praktisch als Textdatei noch mitgeliefert, wo man dann selber sich drin versucht, dort die Programmierbeispiele zu finden. Und dann habe ich halt damals angefangen, so, was weiß ich, Wer mit Millionär-Spiele zu machen, wo man dann eben Text ausgibt und dann Frage. Und dann wurde das immer mehr programmieren und dann habe ich tatsächlich auch noch einen guten Mitstreiter gefunden. Das ist ein guter Freund von mir, der auch immer schon gern sowas gemacht hat und dann viel programmiert hat. Und der hat das auch immer so ein bisschen besser gemacht wie ich. Also war ich dann auch immer im Ansporn und da habe ich die ganze Teenagerzeit dann eigentlich, ja, auch zum Teil mit Spielen am Rechner verbracht, aber auch zu großen Teilen tatsächlich einfach nonstop irgendwelche unnützen Programme schreiben. Spiele machen im Endeffekt. Genau, Spiele machen wollte man immer, aber auch tatsächlich irgendwie andere hilfreiche Werkzeuge. Also dann fragt der erste Freund, das war dann schon Windows 98 oder XP, weiß ich nicht mehr, der meint, er hört zum Einschlafen immer noch gerne Musik am Rechner, irgendwie dann 10 Lieder, aber nach 10 Lieder soll der Rechner runterfahren und der hat halt nichts gefunden, was nach 10 Liedern einfach den Rechner runterfährt. Der Media Player konnte man nicht so einstellen. Und dann habe ich immer zusammen mit dem Kumpel haben wir dann gegenseitig solche auch kleinen Tools geschrieben. Da haben wir dann halt zum Beispiel einfach mal ein Programm entwickelt, was eben nach 10 Liedern den Rechner runterfährt, wenn man das so einstellt. Das war dann noch Quick Basic? Nee, das war dann tatsächlich schon, genau, der Sprung kam dann recht schnell, als dann eben auch Windows 95 dann auf meinem Rechner lief. Da wollte ich natürlich auch die ganzen Clicky-Bunti-Oberflächen haben und die OK-Boxen und die ganzen schönen Buttons. Und der einfachste Weg, den mir da mein Vater eben auch aufgezeigt hat, meinte, ja, da gibt es sowas wie Visual Basic. Und das war dann eben die 6.0-Variante, beziehungsweise noch davor, aber eben die 6.0 habe ich dann hauptsächlich geschrieben, also noch vor .NET-Zeit deutlich. Aber da konnte man schon Oberflächen malen, also da konnte man sich die Dialoge zurechtmalen, konnte das dann programmieren. Das habe ich dann die meiste Zeit tatsächlich gemacht damit irgendwie. Also schon früh angefangen, oder? Können wir das eingrenzen? Was meinst du? Wie alt dürftest du denn gewesen sein mit dem Schrottcomputer? Das fällt mir schwer, tatsächlich das zu datieren. Ja, es ist immer nicht so einfach, gell? Wenn man sich so versucht zu zurückerinnern. Schulalter? Ja, doch, das schon auf jeden Fall. Spätes Grundschulalter? Ja, genau, wahrscheinlich so um den Dreh. Also davor war sicherlich auch viel Interesse und auch so, ich sag mal, Bastelinteresse dran. Ja, das waren dann Kleinigkeiten wie den Gameboy vom Nachbarsjungen ausgeliehen, weil durfte ich natürlich auch erstmal keinen haben, aber Batterien hatte ich ja auch nicht die ganze Zeit oder das fällt den Eltern auf, wenn ich jetzt ihnen die ganze Zeit die Batterien klaue, den Gameboy und das leer zu spielen. Aber was ich bekommen habe, ist ein kleines Labornetzteil, wo man die Spannung einstellen kann, um dann verschiedene Kleinigkeiten zu basteln. Was ich natürlich gebastelt habe, ich habe das Labornetzteil natürlich so eingestellt, dass es der Spannung entspricht, der Batterien von dem Gameboy und habe da Kabel also in den Gameboy. Jetzt müsste ich überlegen, hatte er 3 oder 4 oder Batterien, genau. Einfach einen grauen ersten, diesen Gameboy Classic. Ja. Schon lange nicht mehr in den Händen gehabt. Und da dann einfach nachgeschaut, wie viele Batterien sind das, mal 1,2 bzw. 1,5, er hat beides vertragen. Und dann einfach an die Pole das Kabel dran gefummelt und dann ans Netzteil dran. Und dann konnte man unendlich lang spielen, weil das Netzteil den Strom versorgt hat. Das war sicherlich früher dann irgendwann der Rechner. Ich weiß es eben tatsächlich nicht mehr genau. Richtig viel mit Programmieren wurde das dann wahrscheinlich erst 14, 15 rum, 16 dann mehr. Dann kam auch wieder Computerspiel noch ein bisschen dazu. Und dann alles zwischen 16 und 18 habe ich wirklich dann sehr viel damit irgendwie immer gebastelt auf verschiedene Art und Weise. Webseiten dann irgendwann mal ausprobiert und ähnliches. HTML, ja, solche Dinge auch. Hat man früher noch nicht davon gesprochen, aber ich denke, du siehst ja vollkommen als Digital Native oder so ähnlich. Ja, genau, also in einer gewissen Form schon und eben auch als gewisser Autodidakt. Wie gesagt, ich hatte auch immer wieder nette Unterstützung und eben Herausforderungen, aber auch viel Autodidakt, eben Webseiten selber lesen. Ich habe da jetzt irgendwie nicht groß Kurse, gut, gab es damals auch weniger mal. War noch nicht so viel, ne? Genau, gab es nicht so viel. Es gab dann gefühlt eben eine Internetseite, die Beispiele für Visual Basic zum Beispiel gesammelt hat und die hat man dann halt ständig benutzt, um sich irgendwelche noch Inspirationen und Codebeispiele zu holen. Ich habe auch sehr viel über Beispiele gelernt und mache ich bis heute gerne. Mhm. Einfach, weil das für mich verständlicher ist, aber ja, aufgewachsen bin ich auf jeden Fall schon durch Technik, aber weil ich sie mir auch eben selber erkämpft habe. Also im Sinne von Durchsetzungsvermögen. Genau, Durchsetzungsvermögen, aber eben auch Unterstützung durch die Eltern, aber nicht Unterstützung im Sinne von, meine Eltern haben mir nicht halt einfach irgendwie eine Playstation hingestellt und haben gesagt, ja, hast halt Spaß, du wolltest eine Playstation, hier hast du eine, oder wenn ich einen Computer wollte, dann entweder, weil ich irgendwie einen Ferienjob gemacht habe, den mir leisten kann, aber nicht, weil meine Eltern gesagt haben, ja, wir kaufen dir einfach mal so einen teuren Rechner und stellen den hin. Das war halt für die erstmal so nicht denkbar. Also habe ich halt immer irgendwie Altbestände genommen, die irgendwie umgebaut und daraus das gemacht, was man halt machen konnte, so ungefähr. Wobei so ein Labornetzteil schon auch nicht so ganz üblich war. Das klingt schon wie ein gezielter Tritt in die richtige Richtung. Ich hatte tatsächlich einen Onkel, der genau, jetzt müsste ich lügen, aber ich glaube, er hat irgendwie klassisch irgendwie Elektronik, Elektrik studiert in die Richtung. Und der hatte auch schon natürlich immer gemerkt, dass ich und mein Cousin sehr gerne irgendwie Elektronik basteln, Leuchtdioden zum Blinken, irgendwelche alten Lautsprecher aus irgendwas ausgebaut haben, um dann irgendwelche Geräusche damit zu erzeugen. Das fanden wir super spannend. Und deswegen hat er mich da durchaus auch unterstützt bei irgendwie so, ich sag mal, ja, so Elektronikbasteleien. Ja. Und da war dann einfach, das Netzteil ist der Grundeinstieg, um irgendwas basteln zu können, um eine Stromquelle zu haben. Und der hat das tatsächlich mir dann geschenkt, genau mal. Das hat das viel vorangebracht, unter anderem, ja. Ja, könnte man sich fast nicht besser einfallen lassen. Also fast schon so ein bisschen Foreshadowing auf, was dann irgendwann später irgendwo so kam. Also war viel irgendwie schon so angelegt, aber das hast du wahrscheinlich damals überhaupt gar nicht so empfunden, oder? Nee, genau, so habe ich nicht so wahrgenommen. Also ich habe wahrgenommen, dass es mir tatsächlich bewusst sehr viel Spaß macht, mehr wie anderen. Also es war jetzt nicht so, dass in der Klasse irgendwie, da hat man sich nicht so Programmierertreffen groß getroffen. Wie gesagt, ich hatte dann meinen einen guten Freund, mit dem ich das viel gemacht habe. Zwei, drei anderen, mit denen man auch gerne deinen Computer gespielt hat oder sowas, klar. Aber das war jetzt noch nicht so, dass mir klar, dass ich jetzt unbedingt, also gelogen, also ich wusste dann schon relativ früh, vielleicht früher wie andere, dass ich was mit Technik machen möchte. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das war total vorgeprägt in irgendeiner Form. Nö, also nicht so, dass es mir bewusst aufgefallen wäre in irgendeiner Form, dass mich da irgendjemand hingedrängt hätte, sondern ich hatte halt einfach ein Interesse dafür und es war dann überdurchschnittlich stark wahrscheinlich und halt recht früh so, dass ich die Umgebung das gemerkt hat und mir da eben einiges ermöglicht hat, aber eben auch umgekehrt habe ich mir halt eben dann einiges gesagt. Das waren dann, als ein Beispiel, was mir einfällt an der Schule, hieß es dann, okay, ihr habt jetzt 2 Wochen Zeit, es sind Projekttage, beschäftigt euch mit irgendeinem Thema, macht was für die anderen Schüler oder ähnliches. Und da habe ich mich dann natürlich auch gleich mit 2, 3 Freunden zusammengetan und wir haben gesagt, ach, irgendwie könnte man mehr mit Computern an der Schule machen, da gibt es zu wenig von den Lehrern, die das irgendwie uns passend vermitteln oder da sind wir doch eh selber weiter, haben da ein paar alte Rechner, Schulrechner zusammengestellt und haben dann für die Schüler zum Beispiel mal, wie installiere ich einen Rechner von Grund auf, wie mache ich da mein erstes Mal Windows oder ähnliches drauf. Damals war ich noch nicht in der Linux-Szene groß unterwegs, aber eben, dass man dort ja vielleicht einfach mal ein Gefühl für kriegt und auch das haben wir dann schon damals versucht, den anderen beizubringen, weil wir gemerkt haben, das machen wir irgendwie gerne und viel und deswegen, also immer wenn sich die Möglichkeit ergeben hat, Technik zu machen, habe ich das schon sehr gerne gemacht, das auf jeden Fall. Wann dürfte das gewesen sein, das Schulprojekt? Wahrscheinlich auch alles im Rahmen zwischen 16 und 18. Ja, ich weiß es tatsächlich, kann es echt nicht mehr datieren, aber schon ein bisschen später dann, also da hatte ich schon Grundverständnis von Rechnern ein bisschen mehr, also muss schon, ja, es war glaube ich Windows XP, was wir installiert haben, also es ist auch schon etwas her natürlich, aber verhältnismäßig, dass ich eben mit DOS und Disketten angefangen habe, dann doch schon ein ganzes Stückchen später, da hatte ich schon das Gefühl, ein bisschen klarer auch mit den Konzepten klar zu kommen. Wir hatten auch damals schon den Leuten vermittelt, wie man dann die Rechner zusammensteckt und ein Netzwerk macht und was eine IP-Adresse ist. Also so weit abstrahiert war ich da dann eben schon durch die ganze Technikspielerei. Ja. Aber definitiv noch weit nicht auf dem Level halt, dann, was ich inzwischen dann halt bin oder über die Jahre dann immer mehr geworden ist. Also irgendwie so Mittelstufe und da schon irgendwie das Interesse gehabt, also das Thema irgendwie in die Welt rauszutragen, nicht genau, die Sachen also für dich zu behalten. Das tatsächlich war schon immer etwas, was ich gerne, später dann beim Studium habe ich mich sogar aktiv informiert, ob es sowas gibt wie Informatik auf Lehramt, weil mir tatsächlich durchaus auch das Erklären Spaß macht und wenn andere Menschen Spaß an der Technik haben und Spaß am Zuhören, macht das natürlich noch umso mehr Spaß, das zu vermitteln. Bin da aber auf nichts gestoßen, was mich sofort so überzeugt hätte, dass ich das hätte machen wollen. Haben wir einen Kollegen, ich meine, einer der Kollegen hat Nebenfach, aber ja immer so. Genau, also das könnte ich mir dann eben vorstellen. Für mich war es dann tatsächlich eher die Berufsaussicht, die mich am Schluss dann nicht mehr ganz überzeugt hat, weil zu dem Zeitpunkt im Studium hätte mir so Informatikunterricht an irgendeinem Gymi-Unterricht nicht mehr ganz gereicht. Also das wäre mir zu wenig technisch, da wollte ich tiefer rein. Das böse gesagt, den Leuten jetzt irgendwie zu erklären, wie sie ein Word aufmachen und irgendwie in Excel ja, drei Dinge zusammenrechnen. Ja, das ist Informatikunterricht leider viel zu oft aus. Genau, ein ganz anderes und weiteres Problem nochmal, genau, aber eben da hätte ich mich nicht ganz wohl gefühlt oder hätte dann sehr viel anders machen müssen und wer weiß auch, wie weit man das mit eben Schülern dann treiben könnte. Ich hätte gern eben Leute gehabt, die so ein bisschen weiter sind. Vielleicht hätte ich dann doch irgendwie den Weg über Professur oder ähnliches einschlagen müssen, ja. Dass ich da an solche Menschen komme, die da so ein bisschen mehr Interesse haben wie ein Durchschnittsschüler, sage ich mal, im Studium. Aber das war mir dann tatsächlich dann doch nicht wert genug und irgendwann war das auch für mich schon klar genug, dass ich auch sehr gerne mich dann mit Sicherheitstechnik und Ähnlichem auseinandersetze, was Rechner angeht. Und dann ging das auch eben in die Richtung schnell weiter, dass ich dort gesucht habe und dann eben nicht mehr so vertieft auf Lehramt war. Also wie gesagt, wir haben ja in Aalen uns auf jeden Fall beim Studium so das erste Mal, die ersten Male aus der Ferne irgendwo gesehen und auch im Labor. Aber jetzt kommst du aus dem Schwarzwald. Ist nicht unbedingt der nächste Weg auf die Ostalb. Was hat dich nach Aalen verschlagen? Das war tatsächlich ziemlich pragmatisch. Zum Zeit des Studiums, wo wir es vorhin von hatten, eben wie weit das in Richtung Technik gehen und ab wann war ich mir bewusst, dass ich was mit Technik machen will. Zu dem Zeitpunkt war ich mir schon ganz sicher, das war für mich völlig außer Frage, ich will was mit Computer machen und ich will sogar unbedingt mit Computersicherheit machen, sogar das war für mich außer Frage. Und dann war es tatsächlich einfach nur noch eine pragmatische Rechnung, gefühlt googeln, wo kann ich irgendwas mit Computern und Sicherheit studieren. Und das zweite Faktor war, Freundin ist in Baden-Württemberg, Klar. Die würde ich ab und zu mal gerne sehen. Dann waren die beiden Alternativen, die es zu dem Zeitpunkt war, raus. Genau, und zu dem Zeitpunkt gab es einfach irgendwie 2-3 Unis, die das eben gut angeboten haben. Dann eine Fachhochschule in Österreich, in Pölten oder so. Genau, ich glaube eben die Ruhr-Universität. Genau, die Ruhr-Universität. Hat sehr gute Rezension, aber es war dann tatsächlich, ich würde gerne in Baden-Württemberg in dem Bereich bleiben. Ja. Eben aus persönlichen Gründen, aber ich würde gern irgendetwas, wo es auch wirklich IT-Sicherheit und nicht nur Standardinformatik gibt, sondern auch wirklich die Vertiefung mehr reingeht. Ja, das hatten die auf ihrer Webseite stehen, habe ich gesagt, okay, na gut, dann bewerbe ich mich. Die haben gesagt, ja, wir nehmen dich. Und dann war ich glücklich damit. Im Nachhinein, super Treffer. Es war, glaube ich, perfektes Timing, wenn man das irgendwie so zusammenrechnet. Ich meine, müsste die Ersten gewesen sein, die sich für IT-Sicherheit eingeschrieben haben. Zweite Semester tatsächlich, genau. Also ich war, die Ersten, die sich eingeschrieben haben, die anderen haben gewechselt, meine ich. Das kann sein. Also ich weiß eben, davor gab es irgendwie Informatik und so ein bisschen Schwerpunktrichtung und das erste Mal, dass man das so wirklich als Studiengang getrennt hat. Ich dachte, es sei Semester vor mir schon gewesen, aber ja gut, dann ist es ein halbes Jahr Unterschied. Also ja, es war noch sehr früh. Welches Semester hast du angefangen? 2010 im Winter, glaube ich, war es. Okay. Ja, Jahreszahlen. Ist das auch erst... Gefühlt noch nicht so lang her, aber doch so lang, dass ich es immer schaffe, Jahreszahlen durcheinander zu bringen. Ja, wir nehmen 2020 auf. Irgendwie vor 10 Jahren, man traut sich es ja fast nicht zu sagen. Es ist doch schon wieder irgendwie ein bisschen Zeit ins Land getan. Mhm. Und dann hast du mit dem klassischen Informatikstudium angefangen? Genau, also man muss sagen, die Grundausbildung, die man dort kriegt, ist tatsächlich... sehr nah an der klassischen Informatik, wobei es dann eben, dadurch, dass man den schon gleich abgetrennt hat, den Studiengang, also das hieß tatsächlich, ich studiere IT-Sicherheit, nicht Informatik auf dem Papier, also ist wirklich so verkauft worden, dem stimme ich auch zu. Es ist natürlich im Endeffekt ein Informatikstudium mit einem Schwerpunkt auf Sicherheit, aber eben den versucht man schon relativ früh zumindest mal zu tangieren, um in die Richtung reinzukommen. Also es gab schon im ersten Semester Vorlesungen, wo man sich dann zu diesem Thema so ein bisschen annähern konnte über aktuelle Themen, die man dort besprochen hat. Klar, natürlich waren aber auch die ganzen Grundsachen dabei, wie irgendwie ein paar Programmiersprachen mal lernen. Also im ersten Semester war es einfach noch klassisch C lernen. Aber auch eben Algorithmik, viel Mathematik am Anfang. Also auch das ganze Programm hat man schon so durchmachen müssen, aber es gab praktisch in jedem Semester 1-2 Vorlesungen, wo man gemerkt hat, okay, das geht dann doch schon in IT-Sicherheitsrichtung, um sich da so ein bisschen rantasten zu können. Und ich glaube, spätestens ab dem 4. Semester, wenn es dann so Richtung Hauptstudium oder so ging, war dann auch ganz klassische Vorlesungen, Kryptographie und Ähnliches mit dabei, um da über sowas auch mal dann zu sprechen und zu lernen. Hast du irgendeine Vorlesung, wo du sagst, das hat so einen Ausschlag gegeben und dir gezeigt, so, ja, da hast du genau das Richtige rausgesucht, das ist so die, deswegen will ich das eigentlich machen, da will ich hin? Nee, könnte ich tatsächlich gar nicht so auf diese Art benennen. Es gab ein paar, die mir tatsächlich besonders Spaß gemacht haben, aber die hatten dann teilweise nicht mal unbedingt was mit IT-Sicherheit zu tun, sondern die fand ich irgendwie eine Herausforderung. Ich kann mich an Compilerbau, das war eigentlich etwas für die Software-Engineerer, habe ich aber als Wahlfach dazu genommen. Das hat mich im Nachhinein einfach beeindruckt. Es ist einfach spannend, das mal gesehen zu haben und es selber gemacht zu haben. Also war FH, war sehr praxisorientiert an vielen Stellen. Und das war auch das, glaube ich, was mich am meisten mitgerissen hat. Vielleicht, weil das davor schon meine Arbeitsweise war. Es haben mir meistens fast die Vorlesungen am besten gefallen, die ja fast auf Aufgabenverteilung und Projekte bearbeiten und dann zusammentragen wieder funktioniert haben. Also ich kann mich an Vorlesungen erinnern, wo es hieß eben, es geht um die und die Bereiche in dieser Vorlesung. Da gibt der Professor einem allgemeine Themen mit, allgemeine Übersichten, Hilfestellungen. Aber jeder Student oder jede hat sich in Gruppen aufgeteilt, soll sich ein Thema raussuchen, was einen interessiert. Und das funktionierte bei mir immer am besten. Wenn ich mir natürlich das aussuchen kann, was mich interessiert, dann habe ich da natürlich auch am meisten Motivation, mich damit zu beschäftigen. Also eher klassisches Seminar als Vorlesung. Genau, oder? Genau, in diesem Format, genau. Und die haben tatsächlich am besten, ich sag mal, gezündet bei mir, weil da habe ich mir was rausgesucht, was mir Spaß macht. Damit habe ich mich dann gerne und auch sehr viel beschäftigt. Ich kann mich im vierten Semester, glaube ich, gab es auch, ja genau, es war so ein Programmierprojekt hieß das einfach erstmal nur, wo man vertieft programmieren lernen sollte. Man hat aus Spaß tatsächlich einfach ein Spiel geschrieben. Mhm. Was war das? Wir haben Mastermind, ein ganz klassisches Spiel geschrieben, aber es gab eben so Aufgabensetzungen wie, es muss eine grafische Oberfläche haben, Bedienkonzept, Hilfe, man muss Spiele speichern können, laden können und es sollte sogar eben Einstellungsmöglichkeiten geben für wie breit der Code ist, wie viele Farben man spielen möchte und es sollte sogar die Möglichkeit geben, dass der Computer spielt und man selber den Aufgabensteller ist, was dann, ich sag mal, die ersten Herausforderungen sind im Sinne von, wie könnte man eine KI schreiben? Es war alles erlaubt, man könnte die stupideste KI schreiben, die einfach, sag mal, nach Brute-Force-Methode jegliche irgendwas ausprobiert. Es war alles erlaubt, aber eben, wie gesagt, jedes Mal, wenn dann gefordert und wenn die Freiheiten da waren, habe ich im Zweifelsfall immer mehr gemacht, als gefordert war, weil es mir einfach dann Spaß gemacht hat, sich dort rein zu vertiefen. Und am Schluss immer bin da in einem sehr glücklichen Team gelandet mit zwei sehr kompetenten Mitstudenten. Und am Schluss ist es dann darauf hinausgelaufen, dass wir in der letzten Woche noch eine komplette KI aus einem, es war ein Paper, glaube ich, einer ungarischen Universität, die einen Masterminds-Lösungsalgorithmus konstruiert haben, der auf evolutionärer Programmierung basiert. Also wie man da verschiedene Mutationen reinbringt, um eine neue Population zu schaffen und die dann wieder eine Funktion erfüllen muss, die evolutionstechnisch sagen muss, ist das eine gute Population? Ist, wie Evolution prinzipiell funktioniert im Dings und da gibt es Algorithmik zu und dieses Paper haben wir dann doch in der letzten Woche gesagt, eigentlich sind wir fertig, aber wir könnten ja das noch probieren. Da haben wir alles in der letzten Woche noch mal ein bisschen über den Haufen geschmissen und haben versucht, dieses Paper zu implementieren. Und zu unserer aller Verwunderung hat es tatsächlich am Schluss noch funktioniert und das ist total hervorragend. Das hat wirklich das geschafft zu lösen in den komplexesten Situationen, selbst in irgendwie, ich glaube zu der Zeit konnte man unter Ubuntu auch irgendein Mastermind aus den Quellen installieren. Ja. Das konnte nicht so gut die Aufgabe lösen mit der KI, wie das unsere KI dann am Schluss konnte. War sehr zufrieden. So ein klein wenig Overkill für eine kleine Seminararbeit. Genau. Also war dann wirklich einfach die persönliche Herausforderung. Ich glaube, wir saßen dann auch am Vorabend bis um 4 Uhr nachts dran. Aber eben, so hat das bei mir funktioniert. Dann bin ich immer am ehesten da drin aufgeblüht, wenn ich dann noch richtig was Besonderes machen konnte, weil es mich interessiert hat persönlich. Ja, also Motivation aus der Sache will dann raus und dann einfach so lange dranbleiben. Ja, so läuft das ja dann allermeistens. Dass man dann einfach erst aufhören kann, wenn die Tests durchlaufen, wenn es tatsächlich irgendwann funktioniert. Ja, genau. Also etwas, was wahrscheinlich viele Informatiker kennen, die so einen gewissen Spieltrieb haben. Ich kenne zumindest in der Informatikszene, die dann eben IT-sicherheitsnah ist, die haben das fast alle, vielleicht eine gewisse Gamification bei IT-Sicherheit, man möchte so einen Tick schlauer sein, aber auch natürlich eine gewisse, es ist einfach sehr befriedigend zu sagen, ich habe ein Problem gelöst durch zum Beispiel, weil ich ein Programm dafür geschrieben habe oder ähnliches. Das ist einfach schön, wenn man so etwas, ich sag mal, geschaffen hat. Problem ein für alle Mal beseitigt. Ja, genau. Und einfach ein Ergebnis produziert und das ist dann, wahrscheinlich ist das ähnlich wie für den Schreiner, der dann einfach sagt, jetzt habe ich meinen Tisch fertig geschreinert und jetzt ist er fertig, jetzt kann man ihn benutzen. Das ist eine tolle Sache. Ist ein bisschen abstrakter vielleicht bei Programmen, aber doch das ähnliche Gefühl kann man dort wahrscheinlich auch bekommen. Also ich habe es zumindest, wenn etwas so erfolgreich und sinnvoll abgeschlossen ist. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Ja. Wenn du sagst, die Projekte waren das, was dich da so am meisten gezogen hat, was für Projekte haben dich da während dem Studium noch so begleitet, also Mastermind mit der ungarischen KI. Ja, genau, also bitte nicht festnageln, ich habe das Paper noch irgendwo rumliegen, man findet sicherlich auch nochmal, aber ich glaube, es waren irgendwie auch Studenten von, ja, ist auf jeden Fall spannend, war gut. Ich kann mich eben an ganz normale Seminararbeiten, die man gemeinsam gemacht hat, wie den Compiler zu implementieren, das war einfach nur so das spannend zu erkennen. Eins, was mich nachhaltig weiter beschäftigt hat, war, in einer Fragestellung ging es eben auch darum, jetzt müsste ich tatsächlich, ich weiß nicht mehr genau sogar, wie die Vorlesung hieß, aber es ging eben auch um die Ausarbeitung, ich glaube, eines eher hardware-näheren Fragestellungen, bin mir nicht mehr ganz sicher. Tatsächlich bin ich aber auf jeden Fall auf diese RFID-Karten aufmerksam geworden, mehr aufmerksam geworden, als die man als Student so hat, seine Mensa-Karte, mit der man dort einkaufen kann, überhaupt seinen Studentenausweis, der halt doch tatsächlich an nahezu allen Unis völlig digital ist, also als NFC-Karte prinzipiell funktioniert, den kann ich an unseren Türen, die waren damit ausgestattet, an der die Labortüren, ja. Labortüren, genau, aber auch die Hauptzugangstür. Gut, wir konnten die nicht öffnen, wir hatten die Rechte nicht dazu, also zumindest wenn, also die FA, dieses Gebäude, was wir dort hatten, hatte ich glaube um 20 Uhr und am Wochenende war das halt zu. Aber Professoren konnten trotzdem rein mit ihrer Karte, wir konnten das nicht. In die Labore können natürlich nur die Professoren oder die Studenten, die freigeschalten worden sind und ähnliches. Also einfach eine rundum, ja, eine Karte, die alles Mögliche macht, Zugang regelt, Bezahlsystem ist. Und da hatte ich dann auch in so einer Vorlesung mal gesagt, mit sowas möchte ich mich genauer beschäftigen. Und das hat mich dann tatsächlich noch lange Zeit weiter begleitet. Da war es erstmal, da hat mich die Sicherheit dieser Karten interessiert. Da gab es eben auch Hardware durchaus schon an der FH, die man dazu nutzen konnte. Es hat irgendwie nur keiner bis jetzt das irgendwie mal genauer bespielt. Und dachte ich, ist ja super, ist ja alles da. Karten sind da, Untersuchungsgegenstand ist da, also die Geräte sind da. Irgendwie damit würde ich gerne mal ein bisschen mehr machen wollen. Und das ging dann auch bis ins Praxissemester dann über, dass ich mich mit solchen Karten dann eben mehr beschäftigt hatte. Was war da an der Hochschule für Technik im Einsatz? Die Studentenausweise damals waren tatsächlich alle MyFair Classic. Aha. Das ist einfach eine Karten, also ein NXP ist ein Chiphersteller. Das ist eine der beliebtesten, damals zumindest eine der beliebtesten Techniken, die für solche Anwendungszwecke zum Einsatz kommt. Selbst damals war sie schon so ein bisschen in die Tage gekommen. Als ich die Technik also dann einfach gesehen habe, dass es sich um MyFair Classic handelt, hatte ich mir auch eben schon gleich große Chancen ausgemalt, weil ich wusste, das war um 2007 glaube ich war es, wurde auf dem CCC, Chaos Communication Congress, besprochen, dass diese Kartentechnik unsicher ist und dass es dort Methoden gibt, die zu knacken. Und da war ich natürlich dann sofort Feuer und Flamme und natürlich der Meinung, jetzt muss ich meinen Studentenausweis knacken und mal schauen, was da für Daten drauf sind, was ich rausfinden kann, was ich ändern kann, wie funktioniert das, was kann ich dazu nutzen, welche Werkzeuge gibt es da. Und dementsprechend habe ich mich da dann eben viel mit beschäftigt, um das eben einfach mal nachzuvollziehen, wie das an unserer Uni funktioniert. Und der schöne Nebeneffekt war tatsächlich, dass es einfach ein großer Hersteller ist. Also mir geht es nicht um die MyFair Classic-Technik, sondern in dem Fall gibt es einen großen Hersteller, der nahezu alle Unis beliefert mit diesem System. Sprich, okay. Das war fast an allen Unis, FHs und Ähnlichen das gleiche System. Also wenn man das an einer verstanden hat, konnte man da viel auf andere transportieren. Ja, und was gab es denn da zu transportieren? Dann nach vielen Vergleichen und Ähnlichen von Daten konnte ich dann irgendwann zum Beispiel Dinge ausmachen, wie wo ist diese Personalnummer oder Matrikelnummer gespeichert, die einen Studenten eben ausmacht. Wo ist das Gültigkeitsdatum drauf gespeichert, dass man jedes Semester eben seine Karte erneuern musste, damit man nicht weiter irgendwie immatrikuliert ist, sondern nur das geht. Aber auch bis hin, wir hatten zwei verschiedene Konten, die ich da drauf identifizieren konnte, von denen ich auch wusste eben, deswegen konnte ich gezielt nach ihnen suchen. Das war zum einen, in der FA gab es ein Kopierfreikontingent, man hat jedes Semester glaub, 300 oder 500 Kopien. Wir hatten 500 Euro Studiengebühren bezahlt, wir waren die Generation an Studenten, die Studiengebühren durchgehend bezahlt haben und deswegen für 500 Euro haben wir 500 Freikopien. Genau, auf dem Studentenausweis bekommen. Das waren die teuersten Kopien, die ich jemals hatte. Ein Euro pro Kopie. Genau, also die konnte man tatsächlich, also man konnte den Kopierer damit ein bisschen benutzen, hatte dort ein Kopierkontingent, aber man konnte natürlich auch in der Mensa damit essen, also es muss auch irgendwie ein Geldkontingent geben. Natürlich stand auch durchaus die Frage offen, ist das Geld überhaupt auf der Karte gespeichert? das CAS-System kann ja auch vielleicht im Hintergrund ein Schattenkonto auf einer Datenbank führen und dann wird praktisch nur noch über diese Personalnummer, Matrikelnummer zugeordnet, welcher Student befindet sich da und dann in der Datenbank nachgeschlagen, welches Geld gibt es dort, was er sich damit kaufen kann, wie viel er noch hat oder nicht hat. Aber eben, da konnte ich auch feststellen, dass das unter anderem auch auf der Karte zumindest mal drauf ist. Einen genaueren Blick in den Hintergrund habe ich zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht bekommen. Mhm. Und habe mich dann halt auf Basis dieser Informationen, die ich auf der Karte ausmachen kann, einfache Experimente gemacht, vor allen Dingen, solange sie immer zugelassen waren, auch damals. Weiß nicht, später hat sich das als Pentester so weitergezogen, aber ich finde, da hat da auch schon eine gewisse Verantwortung, vielleicht mit der Technik irgendwie so umzugehen. Mir ging es nie darum, irgendwie Leuten damit zu schaden. Es klingt natürlich schön, wenn ich meine Karte jetzt mit 500 Euro aufladen kann und dann jedem der Mensa sein Freibier ausgeben kann. das macht es immer dramatisch und klingt dann immer besonders schlimm, aber eben das war nie mein Ziel, sondern ich bin immer sehr froh gewesen, wenn ich es einfach verstanden habe und dann war ich eigentlich auch schon glücklich damit. Dementsprechend habe ich dann halt natürlich versucht, mir größere Beträge auf die Karte zu machen, wenn man sie dann in den Snackautomat reinschiebt und dann wird auf dem Display angezeigt, jetzt hast du 300 Euro auf der Karte, war man sich zumindest schon mal sicher, dass man die richtige Stelle getroffen hat. Ja. Ob man einen Einkauf tätigen kann damit oder nicht, habe ich tatsächlich nicht gemacht, weil ich eben nicht wusste wegen dem Schattenkonto, ob es da Probleme gibt. Ich wollte da keine Exmatrikulation oder ähnliches riskieren, habe meinen Professor gefragt, ob man sowas mal testen könnte. Der hatte aber auch nicht die nötigen Kontakte, mit denen man das wieder rückbuchen konnte oder ähnliches. Dann haben wir uns halt doch entschieden, das tatsächlich nicht zu tun. An der Stelle, bei anderen Tests ging es sehr viel einfacher. Da ging es dann darum, zum Beispiel, kann ich in Räume rein, in die ich nicht rein kann? Ja, ja. Und haben dort Tests gemacht, Karten verglichen, Vermutungen gestellt, Daten geändert auf meiner Karte oder auf einer Kopie dieser Karte und konnte dann tatsächlich feststellen, dass sie in jeglichen Raum reinkommen. Und das durfte ich dann tatsächlich auch testen mit dem Professor zusammen, weil alles, was dabei passiert ist, im Zweifelsfall ein seltsamer Log-Eintrag im System. Aber das ist natürlich nicht so schwierig und kompliziert, wie wenn dann irgendwelche Geldbeträge nicht stimmen nachher. Und nicht ähnlich sind. Das konnten wir ausprobieren und das hat tatsächlich dann auch erfolgreich funktioniert. Das war natürlich einfach ein sehr schönes Erlebnis und zu sehen, dass man halt sich Karten, Generalschlüssel für die Universität. Also im Rahmen der Praxisarbeit dann. Genau, also das war dann sehr viel über diese Praxisarbeit im Semester und eben in diesem Praxissemester habe ich daran auch noch sehr viel gearbeitet an diesen Studentenkarten nochmal weiter. Okay, das Praxissemester war dann? Das Praxissemester war das fünfte Semester tatsächlich, genau, laut Lehrplan, wenn ich da noch mich richtig erinnere. Das war ganz interessant, da bin ich zum ersten Mal auch mit meinem jetzigen Arbeitgeber tatsächlich in Kontakt gekommen, weil ich damals eben auch schon sicher wusste, ich möchte IT-Sicherheit möglichst praktisch machen. Also mir ging es da meistens nicht darum, irgendwelche Systeme, Architekturen sicher zu designen oder ähnliches. Das hat mich nicht so sehr fasziniert, sondern eher dieses Kaputtspielen anschauen, kann man da noch was verbessern oder ähnliches. Und wollte eben tatsächlich an diesen Studentenausweisen, an denen ich eben schon die ersten Tests gemacht habe, wollte gerne dort weiter dran arbeiten. Habe gefragt, ob die sich andersrum dafür interessieren können. War im ersten Schritt interessanterweise nicht so, sondern das Schöne war erstmal, man hat mich genommen unabhängig des Themas und eben zu diesem Zeitpunkt war das Thema auch noch nicht ganz klar. Das ist ein für mich großer Luxus gewesen, als Student dorthin zu gehen, denn ich wurde selbst als im Praxissemester bezahlt. Das ist einfach etwas schon mal sehr Tolles. Gut bezahlt, muss man sagen. Genau, also nach wie vor bereue ich das überhaupt nicht gemacht zu haben. Habe dort meinen eigenen Schreibtisch und alles bekommen und dann hieß es einfach nur, welche Themen können dich interessieren, wo kannst du was machen? Und ich hatte dort auch erzählt, eben ich hatte schon mal was mit dem Studentenausweis gemacht, war irgendwie ganz interessant, habe dann aber eben nach der Datenzuordnung so nicht mehr wahnsinnig viel damit gemacht. Und tatsächlich muss ich da die Lorbeeren eben meiner jetzigen Kollegen zuordnen, der dann eben, nachdem ich irgendwie 2-3 andere Kleinigkeiten einfach mal so ein Praxissemester ausprobiert hatte, angeschaut hatte, gab einfach 2-3 kleine Fragestellungen, die sowieso die Mitarbeiter dort interessiert hat. Und da ist es natürlich schön, mal einen Studenten dran zu setzen, der vielleicht ein bisschen Zeit dafür hat. Ich kann mich daran erinnern, da gab es noch einen SNMP V3 Exploit. Da habe ich den mal ausprobiert, ausgearbeitet und dafür was geschrieben, damit man den halt nutzen kann im Feld, wenn die Tester draußen sind. Aber irgendwann war es auch klar, jetzt können wir auch mal eine richtige Arbeit, also was Längeres irgendwie bearbeiten. Da war ich mir dann ein bisschen unsicher, was ich machen könnte. Und dann kam tatsächlich einer der Kollegen her und meinte, du hast doch was mit den Mensa-Karten und Studentenkarten gemacht, da kann man doch sicherlich noch irgendwie mehr machen. Und ich meinte, also ich weiß jetzt ungefähr die Daten. Wer war das damals gewesen? Das war mein Kollege, der Philipp Buchecker. Ah ja, okay. Genau. Ich habe die ganze Zeit versucht, drauf zu kommen, wer es gewesen war. Okay. Genau, nee, der fand das tatsächlich auch sehr spannendes Thema, hat auch immer wieder mit RFID rumgespielt und der meinte einfach nur, ist ja schön, dass man irgendwie diese Karten und Studentenausweise und irgendwie wissen, aber irgendwie ist das Tooling noch ein bisschen unpraktisch und damals kamen schon die Handys auf, die dann NFC hatten, das war schon wirklich die ersten, die das dabei hatten und als Unterscheidungsmerkmal, das ist natürlich besonders toll, wenn man jetzt auf so einem kleinen Computer wie einem Handy auch noch einen NFC-Leser hätte und eben auch diese Karten irgendwie ein bisschen bearbeiten könnte. Hat gemeint, kannst du nicht da irgendwie eine App schreiben, mit der man dann irgendwie so ein bisschen was in die Richtung damit machen kann, mit diesen Karten interagieren kann, Daten ändern, manipulieren kann oder ähnliches. Und dann haben wir uns darauf soweit geeinigt und dachte ich, okay, ja, klingt spannend, Android-App programmieren habe ich auch noch nie gemacht. Ja. Angenehmes Werkzeug zu schaffen, kann man ja einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, da ging es nicht darum, jetzt irgendwie eine Sicherheitsbarriere zu knacken. Also ja, war ja zu dem Zeitpunkt auch schon. Genau, war genau erledigt, hatten andere Werkzeuge schon geschaffen. Auf dem Handys ist es tatsächlich auch über die API erstmal nicht möglich. Also vielleicht ist es möglich, wenn man irgendwie ein Custom-Kernel-Modul und ähnliches schreibt. Ich habe noch niemanden gesehen, der es getan hat. Ja. Technisch möglich, praktisch aber wohl schwierig. Mir ging es einfach darum, ein funktionales dann Werkzeug zu machen, das es einfach den Menschen da einfacher macht, mit solchen Karten da am Handy umzugehen. Du sagst einfacher, was war bis zu dem Zeitpunkt so die Toolchain, wenn das vorher zu kompliziert war? Was habe ich vorher gebraucht? Ultimative Werkzeug und das ist auch bis heute so geblieben, eines der ultimativen Werkzeuge, das ich jedem RFID-Hacker, Bastler oder so, dass er in seinem Werkzeugkoffer haben sollte und meistens auch schon hat, ist der Proxmark 3. Das ist einfach ein, kleines Universalwerkzeug, mit dem man Karten lesen, schreiben kann und das wirklich auch für verschiedenste Arten von RFID-Techniken, NFC-Techniken. Das ist dort sehr flexibel. Ja. Das kann man dafür verwenden und das hat zum Beispiel auch die Möglichkeit, eben eine solche MyFair Classic-Karte zu knacken. Und so, also wirklich auf stupideste Art und Weise. Ich kann da völlig naiv hingehen, meine drei Befehle abtippen und das knackt mir dann alle Schlüssel. Also das ist hervorragend. Mhm. Ich wollte mich auch nicht nochmal damit beschäftigen, wie das alles genau im Detail funktioniert, sondern das Problem war, ich brauche immer genau eben diesen Proxmark, dann irgendwie Karten zu vergleichen, war nicht wahnsinnig sinnvoll oder irgendwie die Schlüssel oder dann hat man irgendwelche Schlüssel extrahiert, aber die Schlüssel dann wieder durchzuprobieren, einfach mal zum Wörterbuch an, einfach dieses, ich sag mal, dieses schnelle mal auslesen, man ist in einem Hotel, möchte irgendwie wissen, ob seine Karte funktioniert, an seinem Studentenausweis ein bisschen rumdoktoren oder ähnliches und das irgendwie einfach möglichst bequem und einfach zu machen, gab es halt tatsächlich nicht. Das war tatsächlich irgendwie eine Nische. Darum ging es uns gar nicht so sehr, die Nische zu füllen, sondern einfach vor allen Dingen sich einfach nochmal vertieft mit der Technik zu beschäftigen und dabei, ich sag mal, nebenher noch so ein Tool zu entwickeln, was vielleicht eben auch den Pentestern helfen könnte in so einem Bereich. Jetzt nicht unbedingt als massives Pentest-Tool, aber einfach um das ein bisschen leichter zu machen und um die Technik und das Ganze dahinter ein bisschen besser zu verstehen. Okay, und was war dann in dem Moment auf deiner Wunschliste? Was für Funktionen mussten dann in dem Moment da rein? Also ein Mangel, den es dort gab und bis heute gibt, auch für andere Techniken, da wäre noch viel Arbeit nötig. Also einmal hat mich ein bisschen eingeschränkt, das war sinnvoll so, weil das tatsächlich, da müssen wir jetzt einen kleinen Exkurs oder vielleicht müssen wir auch keinen Exkurs machen, aber wichtig ist zu verstehen, dass RFID-Techniken sehr unterschiedlich sind. Also wenn wir also viele Leute sagen, ich habe hier so eine NFC-Karte, kopieren wir die einfach mal. So funktioniert das nicht, sondern es kommt sehr darauf an, was drin steckt. Ja. Und MyFair Classic ist eben eine der beliebten Techniken, aber andere funktionieren komplett anders. Also die können ganz anders funktionieren, von Speichermanagement her anders, von Authentifizierungskonzepten her anders, von Schlüsselmanagement anders. Also da kann einfach alles anders sein. Aha. Deswegen haben wir uns beschränkt erstmal auf MyFair Classic, eine Technik, die ist beliebt, die ist groß verteilt. Dafür erstmal wird die denn noch benutzt? Also wir hatten jetzt schon die Studentenausweise. Genau, also tatsächlich sehr viel im Zutrittsmanage, genau, also bei Zutrittscontrollern sehr viel bei Zeiterfassungssystemen. Genau, das fällt mir ein. Tatsächlich auch bei einigen Bezahlsystemen eben, wie Mensa oder Ähnlichen. Dann aber auch beim öffentlichen Nahverkehr gibt es die tatsächlich in einigen Großstädten bis heute auch noch, wo die verwendet werden. Kommen immer durcheinander, aber ich glaube, in Warschau kann man immer noch umsonst Bus fahren, wenn man eben seine Karte dort knackt, weil da das Geld drauf gespeichert ist. Aber eben genau, da gibt es eben doch einen Haufen Anwendungen, die ist auch nach wie vor immer noch verbreitet. Aber damals hatte die auf jeden Fall eine riesen Verbreitung, obwohl bekannt war, dass sie zu dem Zeitpunkt schon unsicher war. Aber das ist einfach nicht mehr wegzudenken, weil die einfach furchtbar günstig war, diese Technik. Und auch nach wie vor ist, also es ist einfach sehr günstige Technik. Und eben schon eine Technik, die eigentlich Schutzmaßnahmen bieten sollte. Also man ist bis dato davon ausgegangen, halt bis 2007, wo sie geknackt wurden, man kann dort die Daten mit Passwörtern absichern und wenn ich die Passwörter nicht habe, dann kann ich die Karte nicht lesen. Also eigentlich gute Idee, aber eben, da hat man Möglichkeiten gefunden, auch wenn man die Passwörter nicht hat, diese Passwörter zu knacken, konnte dann die Daten lesen. Und wenn man die Daten lesen kann, dann ist eben, haben die Werkzeuge gefehlt, irgendwie was mit diesen Daten anfangen zu können, die verarbeiten zu können. Und Android ist von seiner Konzeption her viel eher darauf abgezielt, ich sag mal, die Daten abstrakt auf diesen Karten zu behandeln. Da gibt es dann Formate wie das Endeformat, was so ein allgemeines Medien, ja, nee, Dateitypenformat vielleicht viel eher ist. Also Android, geht es eher darum, dass ich meine, das meine ich gar nicht in dem Zeitpunkt, sondern da ging es vor allen Dingen viel darum, dass ich meine Visitenkarte drauf abspeichern kann auf so einer Karte. Dann kann man die einfach lesen und als Kontakt hinzufügen. Eine Webseite kann ich einfach hinterlegen und wenn ich dann die Karte lese, dann öffnet sich der Browser zum Beispiel. Also so einfache Funktionen. Da gab es dann auch einen Haufen Apps, mit denen man dann tatsächlich eben eine Webseite zum Beispiel hinterlegen kann auf so einer Karte, dass sie sich dort öffnet. Wobei damals nicht mal ein Haufen da, sondern da gab es dann die ersten. Inzwischen ist es wirklich wie Sand am Meer. Aber es gab keine, die einfach, ja, ich sag mal, diesem Techniker-Level gerecht wurde. Ich wollte wirklich sehen, welche Daten sind da wirklich drauf. Also gefühlt, welche Einsen und Nullen, welche, meistens in Hex dann doch nochmal ein bisschen einfacher, aber was ist da wirklich drauf? Was spreche ich? Ich möchte da auch ein Byte ändern können und den Rest gleich lassen. Oder ich möchte im Zweifelsfall Einkauf tätigen, zum Beispiel zu Analysezwecken. Ich speichere mir davor die ausgelesene Karte weg, tätige Einkauf, speichere wieder die ausgelesene Karte weg, möchte vergleichen können, was ändert sich, um dann eben dieses Byte rauszufinden, was kann man dort machen. Aber auch einfach der Umgang sollte leicht sein. Man muss eben wissen, um so eine Karte zu lesen, brauche ich eben die Passwörter dafür. Da muss ich schauen, es gibt für jeden Sektor einen A-Schlüssel und einen B-Schlüssel und die haben unterschiedliche Rechte. Und eigentlich interessiert mich das vielleicht am Anfang gar nicht, sondern ich möchte einfach mal die Karte lesen. Deswegen hatte die App von Anfang an das Konzept, dass sie, ich sag mal, ja, böse gesagt, einen Wörterbuchangriff macht, aber gar nicht böse gemeint, sondern wenn man die Schlüssel hat, dann hat man nun mal die Schlüssel. Ja. Ja, dann kann man die Karte auslesen. Mir ging es nicht darum, wie kommt man an die Schlüssel. Also es ging nicht darum, einen Angriff zu machen. Die App kann auch bis heute nichts Illegales oder Böses irgendwie. Aber mir ging es darum, warum muss ich mir jetzt immer merken, welcher Schlüssel in welchem Sektor, und dann müsste ich das ja immer eintragen und das ist anstrengend, sondern ich habe da einfach eine Textdatei, da stehen die Schlüssel Zeile für Zeile drin und ich sage einfach auslesen und der kümmert sich darum, dass er den richtigen Schlüssel für den richtigen Sektor findet und auch, ob es A oder B ist oder so, und das dann zuordnet und dann einfach mal die Daten liest, mir anzeigt und dann eben auch ein bisschen Hintergrundinformationen auflöst, wo ist welcher Schlüssel zu Gebrauch gekommen, welche Rechte sind dort an welcher Stelle zum Einsatz gekommen. Man kann sowas machen wie im Sinne, mit Schlüssel A kann ich diesen Sektor lesen, mit Schlüssel B kann ich ihn schreiben. Aber auch sowas dann zu visualisieren, also beides zu schaffen. Einmal diese tiefe Ebene, dass ich einzelne Bytes und Bits da drin flippen kann und ändern kann, das sehen kann. Aber auch die Werkzeuge, dass ich sagen kann, ich möchte mir die Rechte anschauen von diesem Sektor. Dann möchte ich jetzt nicht nochmal irgendwie einen Hexadezimalstring irgendwie rekonstruieren, das Datenblatt hernehmen müssen von der Karte, ja, um zu wissen, was für Rechte sind, sondern da hätte ich gerne einfach eine Übersicht, eine Tabelle, wo drin steht, diesen Sektor kann ich mit Schlüssel A lesen, Schlüssel B schreiben, und den anderen nicht oder ähnliches, und solche Funktionen dort zu bieten. Das war tatsächlich so ein bisschen die Lücke, die es dort gab. Unbewusst, ob es diese Lücke überhaupt gab. Wir haben keine Marktanalyse oder ähnliches gemacht, sondern wir wollten Werkzeug, was wir, also von Hacker, für Bastler, von Bastlern für Bastlern, und haben das tatsächlich dann, haben wir eben geschaut, was wir dort machen können, einfach, dass bequem wird, und haben da einfach so einen Grundfunktionsumfang geschaffen, einfach um solche Karten, ja, zu lesen, zu schreiben und das möglichst bequem und ein bisschen zu analysieren. Das war so der erste Schritt, den man in diesem Praxissemester geschafft hatte. Und wie ist dann so passiert? War die Zeit irgendwann vorbei und das Projekt ist dann dir hängen geblieben? Genau, also tatsächlich einfach, weil es hat mich sehr glücklich gestimmt, eigentlich vor allen Dingen zu diesem Zeitpunkt sehr gerne, auch wie wahrscheinlich, wo schließe ich wieder ein bisschen der Kreis, wenn es Leute interessiert, macht die Arbeit immer gleich doppelt so viel Spaß, im Sinne von, wo ich doch meinte, Lehramt, wenn man Leuten etwas beibringen möchte, die auch lehrbereit sind, dann macht das wirklich, also mir bereitet das Spaß. Und tatsächlich haben wir dann, nachdem die App fertig war, interner Gebrauch, irgendwie schön, meinte irgendwie, aber kann man doch jetzt mal probieren, ob man das auf dem Play Store, wie funktioniert das überhaupt, kann man ja mal hochladen, wie ist das mit so einem Entwicklerkonto, kann man ja mal anbieten. Ich hatte sehr als damals schon eben auch eifriger Linux-Benutzer und Open-Source-Freund, habe ich auch gleich damals mit der Firma so abgesprochen, ob ich nach dem Praxissemester das auch als, also mit einer Open-Source-Lizenz veröffentlichen darf. Was war eine? bin kein Anwalt, habe mich nicht mit unendlich viel beschäftigt. Ja. Ich bin dann bei der GPL wieder hängen geblieben, weil es mir damals einfach wichtig war, dass der Code weiterhin frei bleibt. Heute wäre ich wahrscheinlich ein bisschen liberaler. Störend, ich könnte jederzeit die Lizenz ändern, das ist mein Code, aber ich bin damit nicht immer noch ganz unglücklich, weil es ist eine Open-Source-App und sie wird weiterhin Open-Source bleiben. Das macht es einfach sehr einfach an der Stelle. Das war das, was ich aus der damals verstanden habe. Bin da auch kein Anwalt. Ja. Genau. Bei der ist dann geblieben. Wir haben es dann auf den App Store geschrieben und so. Deswegen ist das Projekt dann eben hängen geblieben, denn ich habe es dann veröffentlicht und wie sich dann rausstellte, stimmt gar nicht, ich habe es in zwei Stufen veröffentlicht. Ich habe es erst in dem Proxmark-Forum veröffentlicht, einfach als APK. Und dann stellt sich raus, die Leute haben das unglaublich, also da habe ich ein so positives Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, das Werkzeug, was ich schon immer brauchte, das ist super bequem, endlich kann ich es auf dem Handy nutzen, dieses ganze Rechner mitgeschleppe, kleine Analyse vor Ort und sowas, das kann ich einfach jetzt auf einmal damit machen und es ist außerdem noch bequem dabei. Das hat wohl sehr, sehr vielen gefallen, aber natürlich kamen auch gleich viele Verbesserungsvorschläge, da könnte man ja noch ein bisschen sowas schreiben, dann wäre es noch ein Tick besser und das andere könnte man noch optimieren. Also da waren noch längst nicht alle Funktionen drin, die man so eben haben könnte und im Umgang brauchen könnte. Und das Feedback hat mich dann tatsächlich interessiert. Dann habe ich hobbymäßig ein bisschen weitergeschrieben. Dann irgendwann gedacht, na gut, dann kann man es jetzt auch mal auf dem Play Store eben versuchen zu veröffentlichen. Habe mir das angeschaut, wie man das macht. Habe es dann einfach gemacht. Okay. Und dann war das Feedback nochmal größer. Und dann war irgendwann einfach dieser für mich spannende Sprung geschafft. Und das war dann eben, wie gesagt, im Vorhinein haben wir keine Marktanalyse gemacht, sondern das im Nachhinein gemerkt, das war wohl ein Produkt für eine Nische, die das, also da gab es wohl noch Bedarf. Also das wurde sehr gerne angenommen. Also ich werde bis heute auch manchmal gefragt, ob es vergleichbare Programme für Windows oder Linux gibt, weil sie irgendwie diese Art zu arbeiten einfach sehr komfortabel empfinden und das irgendwie gerne nutzen. Klar, der richtige RFID-Hacker macht das sicherlich gerne auf Konsole und mit seinem Proxmark alles viel mächtiger, keine Frage. Aber wenn es einfach mal schnell drum geht, damit was zu arbeiten, wird das von sehr, sehr vielen Leuten verwendet und auch von sehr viel unterschiedlich. Also wir haben auch Firmen geschrieben, die damit ihre Karten einfach kodieren, weil es viel billiger ist, als die Firma zu bezahlen, die normalerweise immer die Karten kodiert. Jetzt können sie es einfach mit einem Handy-App machen und können da irgendwie die Karten vorkodieren. Kleines Provisionierungstool, ja. Genau, die haben sich das da so ein Template, genau, also sie haben halt eine Template-Karte abgespeichert und die schreiben sie dann erstmal immer auf eine leere Karte drauf und das hat es für sie halt super einfach gemacht, können sie mit einem Handy machen. Fand ich einfach sehr spannend und das hat mich natürlich dann angetrieben, auch damit weiterzumachen. Ist tatsächlich dann auch dazu gekommen, dass ich das tatsächlich dann auch noch weiter bearbeiten konnte in weiteren so Semesterarbeiten. Mhm. Es gab später nochmal, ich glaube das ist dann im 6., 7., so Probe-Bachelor-Arbeit sozusagen, also ein längeres Projekt nochmal zu bearbeiten. Und da konnte ich tatsächlich den Professor überzeugen, dass die Weiterentwicklung dieser App ein gutes Projekt wäre. Und wie immer, wenn ich eben etwas machen durfte, was ich gern gemacht habe, habe ich da eben auch nochmal einen Haufen Zeit reingesetzt, um die App dann eben nochmal ein ganzes Stück weiterzutreiben. Und hatte da auch dann eben noch, da wurde sie eben nochmal besser und noch mehr genommen. Das hat einfach dann sehr viel Spaß gemacht in der Zeit daran immer zu schreiben, das zu verbessern. Und noch kurz. Hast du eine Idee, wie viel Installation zu dem Zeitpunkt hattest? Ich könnte das tatsächlich interessanterweise nachschauen, weil ich glaube, ich habe das in den Bericht reingeschrieben am Schluss, um noch so ein paar Zahlen und Ausblicke zu nehmen, habe ich dort erst noch die Downloads, glaube ich, von meinem eigenen Server, wo ich die APK angeboten habe, noch das war ausgewertet. Dann aus dem Forum? Genau, und das zweite war dann tatsächlich, als ich sie dann auf dem App Store hatte, hatte ich bis zu dem Zeitpunkt eben auch die Installation und Downloads ausgewertet. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich müsste jetzt auch nachschauen, wie viel dazwischen hat, aber doch schon in einem erstaunlich großen Bereich dafür, dass es ein Nischenprodukt ist. Also ich bin bis heute fasziniert davon, dass es irgendwie doch Leute gibt, die das haben wollen. Inzwischen sehe ich aber auch deutlichere Unterschiede, warum oder wie das gehabt hat. Also inzwischen merke ich sehr deutlich, dass es vor allen Dingen China war, die daran interessiert ist, weil die Chinesen besonders viel diese Karten verwenden. Die sind so günstig, also in diesen großen Gemeinschaftshäusern und so, die werden wohl verwendet bis hin zum Warmwasser für die Dusche und sowas abzurechnen, die gemeinschaftliche Waschmaschine im Keller abzurechnen und ähnlich. Und da gibt es ein Rieseninteresse, damit irgendwie rumzuspielen, was zu verändern. Wahrscheinlich auch nicht immer in ganz legalen Absichten. Das war nicht unbedingt Ziel der App, aber eben passiert da natürlich auch. Aber Das ist da ja erstmal außen vor gelassen, aber da war einfach interessant zu sehen, dass dort einen großen Bedarf gibt, weil dort die Karten sehr breit zum Einsatz kommen und da wird dann sehr viel damit gearbeitet und gespielt. Und in dem Moment war die App dann ja auch schon draußen. Genau, genau. Aber es war für mich faszinierend zumindest. Also ich habe die dann irgendwann rausgebracht und habe dann irgendwann gesehen, dass es in chinesischen Forums die Apps auf Chinesisch zum Runterladen gibt. Und das hat mich dann sehr fasziniert. Da ist mir erst klar geworden, wie groß der Bedarf ist, dass da Leute gibt, die haben einfach die App genommen, haben sie komplett auf Chinesisch übersetzt und dann nochmal angeboten. Inzwischen ist es schön, dass sie dann irgendwann die chinesische Übersetzung auch einfach einfließen lassen haben und es einfach so jetzt mit dabei ist. Das heißt, deine App gibt es auf Chinesisch? Unter anderem auch, ja. Ich glaube, Spanisch, Chinesisch, irgendwie Russisch, glaube ich, hat auch jemand jetzt nochmal hinzugefügt. Also gibt es so ein paar Leute, die immer wieder sie dann doch gerne übersetzen. Mich persönlich hat das ein bisschen gemeinerweise nicht so sehr interessiert, weil ich dachte, jemand, der so technisch unterwegs ist und so tief aus den Karten, der ist dann auch der englischen Sprache mächtig. Aber das liegt dann doch daran, dass ich wahrscheinlich zu viele Vorurteile und Klischees zu China nicht habe. Das ist halt ein Riesenland, aber die sprechen nun mal nicht unbedingt alle Chinesisch, aber sind trotzdem unglaublich gewandt im Umgang mit Technik. Dementsprechend haben die auch gerne die App genommen, um ihre Technik zu bearbeiten, aber können halt nicht unbedingt Englisch und dann haben sich dort Entwicklungen zur Übersetzung halt so ergeben, die dann da Stück für Stück eben dazu kamen. War für mich dann auch spannend und zeigte eben auch wieder, dass es wohl irgendwie einen Bedarf dazu gibt. Was war der Zeitpunkt, an dem du die App nach GitHub gehoben hast? Schon mit der Veröffentlichung vom Quellcode ganz am Anfang, oder? Ja, ich glaube tatsächlich schon. Also erst GitHub, dann Google? Genau. Ich glaube, ich habe tatsächlich veröffentlicht, damals auch schon über GitHub, genau. Ich hatte sie komplett am Stück entwickelt in diesem Praxissemester und dann mit der 1.0-Version praktisch als APK zum Download und den Code dann, glaube ich, schon auf GitHub gestellt. So meine ich mich zu erinnern. Ja, schon ein bisschen, ja. Genau, aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es tatsächlich so war. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in irgendeinem ZIP-Folder noch den Code gehostet hatte, aber da sie schon immer GPL war, habe ich auf jeden Fall immer den Code angeboten. Und ich glaube, da ich mir das sparen wollte, habe ich auch damals eben schon GitHub dann verwendet, um den Code zu verteilen für Leute, die das interessierte. Ja. Und in dem Moment war es dann eigentlich passiert, dann war es angefixt und die IT-Sicherheit hat dich nicht nur nicht mehr losgelassen, sondern auch von Tübingen bist du erstmal nicht mehr losgekommen. Genau, tatsächlich hat es mir dann nach dem Praxissemester dort hat mir sehr gut gefallen, App weiterentwickeln und ähnliches und dann natürlich auch noch mitbekommen, dass man seine Bachelorarbeit in dem Unternehmen dort schreiben kann. Und dann dachte ich, hat der Praxissemester super funktioniert. Wäre ja dumm, wenn ich nicht nochmal frage, ob das nicht dort auch nochmal funktioniert war. Ja. Und was war dein Thema dann? Ich wollte bewusst mal was anderes machen. Ich war erst unterwegs noch auf der Überlegung, ob ich was in Richtung Smart Cards mache, also eher die gar nicht mal unbedingt Kontakt- oder nicht kontaktbasiert, aber einfach mal eine ganz andere Technik, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Komplexere Cards, Java-Cards, auf denen man dann ganze Programme schreiben kann. Also auf der Karte an sich kann man dann Java-Applets laufen lassen oder ähnliches. Hat mir dann aber, ich habe da irgendwie ein, zwei Wochen damals noch mich mit beschäftigt, hat mir nicht gleich so zugesagt. Heutzutage ist es ein Thema, was ich nach wie vor spannend finde und auch gerne mache, aber zu dem Zeitpunkt nicht so vertieft irgendwie gepasst hat, dann hat irgendwie so ein Standardentwicklungskit irgendwie gleich wieder 2000 Euro gekostet und ich habe es irgendwie anders nicht billig gefunden und ja, also vielleicht hätte es da auch irgendwie was anderes gegeben. Ich habe es dann irgendwann aufgegeben und habe gesagt, da muss es auch irgendwie ein anderes, spannenderes Thema nochmal geben. Bin dann interessanterweise irgendwie, also für mich interessanterweise an USB ganz abstrakt einfach mal hängen geblieben, an der USB-Schnittstelle als solches und welche Angriffsvektoren die denn so bietet und habe das tatsächlich mal in meiner Bachelorarbeit theoretisch und auch praktisch beleuchtet, was es dort so gab an Schwachstellen, habe das versucht nachzuvollziehen, zu empfinden, was kann man da machen, welches Potenzial bietet sich, was sind da die Voraussetzungen. Mein Traum wäre natürlich gewesen, natürlich besondere Exploits zu entwickeln, die dann, wo man einen USB-Stick reinsteckt, dann gleich den ganzen Rechner übernehmen kann, ohne dass es nur eine Fake-Tastatur ist, sondern weil man wirklich USB-Angriffe macht. In meinen Möglichkeiten damals hat das tatsächlich nicht geklappt. Das ist doch ein wenig komplexer. Aber ich bin trotzdem sehr glücklich mit der Arbeit und eben dem Umfeld dort gewesen, mit dem ich das dort entwickeln konnte. Also da habe ich einen Riesenhaufen über, wie USB funktioniert, erstmal in der abstrakten Variante, aber eben auch, wie das, ja, welche Sicherheitsprobleme das bekommen kann, merkt man in letzter Zeit immer mehr mit vielen Techniken, wo es dann vor allen Dingen darum geht, eben um die Abstraktion, wann, wo, welche Technik beginnt und aufhört. Und eben USB ist auch so eine Technik, die, ich sag mal, sehr Treiber- und Stack-basiert, also vor allen Dingen erstmal Stack und dann nochmal treiberspezifisch funktioniert. Man kennt das viel auch dann von inzwischen anderen Angriffen auf WLAN oder Bluetooth oder ähnliches, wo dann sehr häufig der Stack exploitet wird, also eben praktisch die erste Schicht, die mit diesen Geräten arbeitet. Und das war auch das Spannende tatsächlich an USB und ist auch nach wie vor, weil da kann man natürlich viel rausholen. Wenn man jetzt etwa ein Problem findet, was im USB-Stack von Windows liegen würde, dann hat man natürlich schon sehr tief unten seine Finger mit im Spiel und vor allen Dingen meistens etwas, was man nicht so einfach verhindern kann, was schon beim Einstecken des USB-Sticks zur Ausführung kommt. Selbst im gesperrten Rechnerzustand oder so funktioniert die USB-Schnittstelle ja schon. Und da ist dann zum Beispiel spannend, was kann man da schon machen, wie weit geht das? Und eben von Gerät zu Gerät Unterschiede. Also damals, kann ich mich noch dran erinnern, war es natürlich besonders witzig oder unterhaltungsreich, dann mit, ich sag mal, eher ja, schwachbrüstigen USB-Stacks sich zu beschäftigen. Also wenn man da jetzt überlegt, in Druckern konnte man auch damals schon natürlich seinen USB-Stick anstecken, um dann direkt vom USB-Stick seine PDF-Dokumente zu drucken oder ähnliches. Und diese waren natürlich katastrophal schlecht. Im Sinne von, was wir dort gemacht haben, waren noch sehr viele Stabilitätstests, weil wir zum einen Exploiting dann auch einfach zeittechnisch nicht mehr hingekommen sind. Aber eben da war es zum Beispiel kein Problem, irgendwie USB-Sticks zu entwickeln, die, wenn man sie in den Drucker einsteckt, dann dafür sorgen, dass der Drucker so abstürzt, dass nichts mehr hilft, außer eben Stecker zu ziehen und neu zu starten. Selbst irgendwie lang ein Austaste drücken oder sowas geht dann nicht mehr. Also solche Stacks konnte man damals perfekt zum Absturz bringen und wahrscheinlich könnte man sie auch exploiten. Wie gesagt, nie dazu gekommen, das dann noch genauer zu untersuchen. Aber das hat dann eben viel dazu gebracht, dass du dich mit allen möglichen Stacks hast angefangen zu beschäftigen. Also ja, der vor allem USB einfach. Und Bluetooth später dann noch und na, vorher glaube ich noch WLAN. Auch genau, also gar nicht zu tief immer in den Stacks, aber einfach mit dem Hintergrund der Stacks und der Treiber ja. Dann immer in einem tieferen Blick gehabt oder ja, ich sag mal näher an diesen Schnittstellen, näher an dieser Technik dran gewesen. Das hat mir auf jeden Fall schon immer Freude bereitet. Dann nicht ganz so abstrakt wie jetzt irgendwie eine Webseite oder sowas, sondern eher so ein bisschen näher dran an irgendwelchen Schnittstellen, wie funktioniert das, welche Ebene ist da wann dran beteiligt, weil man da einfach unglaublich ja, spannende Dinge sehen kann, also Probleme entdecken kann, die, wie die Techniken unterschiedlich funktionieren, wo ich dann Angriffsvektoren empfinden kann, also wenn ich jetzt mir beim Beispiel USB zu bleiben, ich brauche ja nicht nur den Windows-USB-Stack anzugreifen, wenn derjenige für seine USB-Soundkarte einen Treiber sich installiert hat, was tatsächlich auch hin und wieder natürlich vorkommt und was dafür sorgt, dass ich natürlich dort auch ein weiteres Angriffstor prinzipiell habe. Also Angriffstor in diesem Sinne einfach nur, der USB-Treiber ist meistens nicht unglaublich gut geschrieben. Ja. Zu diesem Zeitpunkt waren noch viele Treiber vor allen Dingen auch im Kernel-Space und nicht im User-Space geschrieben, also hatten schon sehr hochprivilegierten Umgebungsrahmen und eben nicht mit besonderen Sicherheitsgedanken geschrieben, so ein Treiber. Und eben an den Treiber komme ich sehr schnell dran, eben indem ich einfach ein USB-Gerät baue, emuliere prinzipiell, was behauptet ein solcher USB-Soundkarte zu sein. Ich kann da die Vendor-ID, die Produkt-ID fälschen. Was dann halt eben Windows macht, nachdem es das USB-Gerät gefunden und initialisiert hat, ist zu merken, oh ja, für dich habe ich doch den Treiber von Hersteller XY installiert, weil das genau auf deine Vendor- und Produkt-ID passt oder ähnliches, dann lade ich doch mal den. Und dann kann man natürlich im Anschluss auch sowas natürlich besonders gut exploiten. Ja, spannender Ansatz. Ja. Und dann ging es eigentlich irgendwie auch so ein Stück weiter. Also dann kam erstmal kam so ein bisschen Zeit, in der du mehr oder weniger in den regulären Pentest-Alltag reingekommen bist, direkt nach der Arbeit dann. Und dann haben wir tatsächlich angefangen und plötzlich war eine Hardwareabteilung in der Firma. Und warst du, ich meine, du warst einer der ersten, die Gelegenheit ergriffen haben und dann dort fest eingestiegen sind. Genau, also tatsächlich gab es davor schon einen Kollegen, der verstärkt Hardware-Themen bearbeitete. Auf dem einen oder anderen Zettel gab es da auch eine Hardware-Abteilung mit einer Person, die dann aber erstmal wieder gestrichen wurde, als der Kollege gegangen ist. Und dann war aber doch irgendwie klar, dass solche Tests immer wieder kommen. Also mit Hardware meinen wir bei uns, genauso meinen wir vor allen Dingen einfach, ich sag mal, hardware-nahe Tests. Also immer, das kann dann vom smarten Rasenmäher bis irgendwie Smart Home, aber eben auch eben andere hardware-nahe Themen, wenn es um Produktionsanlagen oder ähnliches geht. Aber vor allen Dingen ging es einfach mal. Ja, viele der Kollegen haben sich sehr natürlich vertieft auf die Sicherheit von Windows-Netzwerken, von Webseiten. Und dann gab es aber eben immer wieder Kunden, die gefragt haben, könnt ihr nicht noch irgendwie diesen Sensor oder dieses Gerät testen? Und nachdem der Kollege weg war, gab es da nicht mehr wirklich viel. Und da das schon immer absolut mein Thema hatte, hatte ich mich schon zu dem Zeitpunkt immer zu solchen Tests sehr gerne gemeldet und eben zwei, drei der anderen Kollegen dann auch. Und dann ist das immer so ein bisschen hin und her gegangen. Und da hat sich tatsächlich Stück für Stück dann doch wieder eine solche Abteilung etabliert. Und irgendwann tatsächlich dann eben auch nicht nur wieder so abstrakt, wurde dann auch allgemein viel in der Firma umgestellt und mehr Abteilungen geschaffen. Und hat sich tatsächlich dort eine richtige Hardware-Abteilung nochmal rauskristallisiert. Und eben auch Stück für Stück immer mehr Vorteile geschaffen, dass daraus irgendeine wirklich sinnvolle Abteilung werden kann. Es wurde neu gebaut, es wurde gleich ein ganzes Labor mit in diesem Neubau geplant, wo dann endlich auch eben ordentlich Lötstationen stehen können, wo dann Mikroskop und Ähnliches, wenn man doch nah an die Platine muss, aber auch einfach ordentlich Labornisteile, Oszilloskop oder eben einfach der Werkzeugkasten für so ein Hardware-Hack auch ja, zur Verfügung steht. Aber ja, eben auch das gefördert, diese Abteilung ein bisschen größer zu machen. Und da war ich tatsächlich mit ein paar Kollegen sehr früh dann mit dabei. Ab und zu hat es noch ein bisschen eben dann gewechselt, wer wie wo welche Aufgaben. Natürlich macht man auch andere Teile nach wie vor, wenn gerade nichts Entsprechendes reinkommt. Aber genau, das ist dann tatsächlich so gewachsen, dass wir inzwischen ein ja, 6-Mann-Team haben. Und das angefangen von einem Kein-Mann-Team, also würde ich schon sagen, genau, ist eigentlich eine ganz schöne Abteilung draus geworden. Und wenn man sich so ein bisschen anschaut, also ich denke so zum aktuellen Zeitpunkt seid ihr wahrscheinlich so die PR-wirksamste Abteilung irgendwie im ja, Haus. Die meisten Veröffentlichungen, die meisten Konferenzen irgendwie. Und ich denke irgendwie so diese ganze massivere PR-Schiene hat mit den Funkeingabegeräten angefangen, oder? Da habt ja, ihr euch dann wirklich ja, genau, angefangen, also, drauf zu stützen. Genau, da muss ich tatsächlich auch noch zur Verteidigung anderer Kollegen sagen, da haben wir natürlich auch noch ein bisschen weitere Unterstützung, und zwar, das ist ein großes Glück, dass wir dort auch eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung geschaffen haben in dieser Umstrukturierung, und der Kollege, der dort tätig ist, der Matthias Deeg, ist auch unter anderem, er ist ein Mann mit vielen Talenten, aber eben unter anderem interessiert er sich dann und auch hat sich dann immer mehr und mehr interessiert, wie die Abteilung gewachsen ist, auch für Hardware-Sachen interessiert oder hardware-nahe Sachen eben interessiert. Und man muss auch sagen, eben ein Großteil dieser PR ist dann natürlich auch auf ihn zurückzuführen, weil er eben als Forschungs- und Entwicklungsabteilung ist natürlich toll, wenn man irgendwie jetzt eine Schwachstelle gefunden hat, die man irgendwie veröffentlichen kann in so einem Forschungsprojekt. Da hat man natürlich auch gleich einen PR, ja, einen PR-Effekt, eine Möglichkeit, die man dort nutzen kann. Und ja, das kam tatsächlich, also das Größere, wie man das so wirklich Stück für Stück aufgebaut hatten, war das erfolgreichste Erste, was wir dort sicherlich mehr gemacht haben. Also, sicherlich das einzige Erfolgreiche, was wir dort gemacht haben, aber das, was gleich für Einladung von mehreren Konferenzen gereicht hatte, das war tatsächlich dann, waren Funktastaturen, ja, tatsächlich ganz, ganz klassische, mit denen man einfach, ja, kabellos am Rechner sitzen kann, um schön seinen Rechner zu bedienen. Ja, wobei die natürlich sicher waren. Also die haben ja felsenfest behauptet, die seien, ich bin mir nicht ganz sicher, was alles, aber auf jeden Fall mal AES verschlüsselt, FIPS zertifiziert bestimmt auch. Genau, also was waren noch so die Buzzwords, was die genau, angesprochen also, haben? Alles einmal in sicher? Genau, also es war irgendwie alles auf jeden Fall sicher. Ist ganz interessant, vielleicht auch eben schön als Hintergrundgeschichte, den Anstoß hat tatsächlich eher ein Kunde gegeben. Also es war tatsächlich ein Kunde, der gesagt hat, ich möchte ja, kabellose Tastaturen einsetzen, sind die denn sicher? Die meisten sind nicht einfach so sicher. Das hat der Kunde auch geschafft zu googeln, klar, der ist auch nicht ganz dumm. Deswegen hat er sich 3 Modelle rausgesucht, die alle geworben haben, damit dass sie sicher sind, AES-Verschlüsselung und Ähnliches. Gute Vorauswahl getroffen. Genau, hat einfach mal gesagt, diese 3 Modelle. Wie immer bei solchen Projekten natürlich viel zu wenig Zeit im Sinne von, ja klar, der Kunde kann kein Forschungsprojekt, was irgendwie ein halbes Jahr oder Jahr geht, einfach mal bezahlen, nur um herauszufinden, welche Tastatur sie schnell mal kaufen sollen oder nicht. Also war das eher sehr verkürzt und in dem Zeitpunkt war es ein bisschen unzufriedenstellend im Sinne von, ja, man hat viele irgendwie interessante Dinge gesehen, aber irgendwie noch keine wirklich relevante oder richtig gute Aussage treffen zu können. Und dann ist das so ein bisschen liegen geblieben nach dem Projekt. Und da muss ich dann eben auch wieder auf meinen Kollegen, den Matthias Deeg, verweisen, der dann irgendwann gesagt hat, ja, da muss man doch eigentlich noch mal ein bisschen weitermachen. Da hat sich dann auch eine Tastatur von denen genommen und hat dann auch noch mal drauf geschaut und hat dann irgendwie was Spannendes gefunden. Und dann ging wieder, ja, eigentlich dieses schöne, ja, unterstützende Spiel los. Er hat wieder was gefunden und dann dachte ich, okay, dann kann ich auch noch mal drauf schauen. Dann habe ich wieder irgendwie ein bisschen was gefunden. Haben wir uns so gegenseitig, ich sag mal, das Projekt hochgeschaukelt, ja, das Projekt am Leben erhalten, nicht sterben lassen, immer wieder mal ein paar Stunden da drin versenkt, eben zu einem fairen Anteil dadurch, dass die eben Forschungsabteilung eben auch größer geworden ist, auch wirklich in der Arbeitszeit, das war schön, aber natürlich, wie immer, wenn man dann erstmal angefixt ist, fließt auch ein Haufen Freizeit rein und ist auch nötig, wenn man dann wirklich so ein Projekt tiefer beobachten möchte, dann haben wir immer mehr und tiefer in diesen Tastaturen rumgestochert und gebohrt, bis wir am Schluss tatsächlich einfach doch irgendwie sinnvolle Schwachstellen finden konnten. In allen Modellen eben, die der Kunde damals eben zur Auswahl hatte, aber auch in einen Haufen anderen Modellen, nachdem wir das eben erstmal verstanden hatten, Workflow dazu hatten, typische Probleme identifiziert hatten, die Tools, die dabei helfen, verstanden hatten, hat man einfach doch recht viel bei der Hand, einfach um mal, ich sag mal, eine allgemeine Analyse treffen zu können. So ein, ich glaube, damals waren so oben die 5 Funktastaturen und Mäuse, also wireless Desktop-Sets, wo man einfach gesagt hat, die alle damit geworben haben, dass sie sicher sind, und wir einfach mal alle angeschaut haben und tatsächlich bei allen irgendwelche Probleme feststellen konnten. Und so die Sachen, die man sich so typischerweise vorstellt, also was kann man sich da so denken, dass ich Eingaben replayen kann, dass ich beliebige Eingaben injizieren kann, dass ich vielleicht sogar mitlauschen kann, was da so passiert? Genau, also tatsächlich, genau, also bei einer Tastatur, ich fand es eben ganz schön, weil eigentlich ist es relativ naheliegend, dass man dort besonders hohe Sicherheit haben möchte, weil man dort die Passwörter eingibt, wenn man sich am Rechner einloggt und ähnliches. Aber irgendwie scheint man, also hat man da sich noch nicht so viele mit dieser Sicherheit damit beschäftigt. Interessanterweise zeitgleich war noch ein anderes Unternehmen aus Amerika damit beschäftigt und hat tatsächlich, ich muss sagen, fast eins zu eins dieselbe Forschung gemacht wie wir. Ja. Ein paar andere Modelle. Wie so häufig, ja. Und sind tatsächlich sogar zeitgleich zum selben Ergebnis gekommen und haben sogar die gleichen Lücken gefunden, teilweise in den Modellen wie wir. Sehr, sehr witzig eigentlich. Also es passiert immer irgendwie was zeitgleich auf der Welt irgendwo. Ja. Das war sehr schön. Und eben diese Lücken haben angefangen von, muss man echt traurigerweise sagen, einfachsten Replay. Also ich brauche noch nicht mal verstehen, wie diese Funksignale oder ähnliches funktionieren. Es gibt Werkzeuge wie Software Defined Radios, die sind prinzipiell in der Lage, einfach Funksignale, ich sag mal jeglicher Art, je nachdem, was für ein Gerät hat, deckt es fast das meiste ab, kann ich einfach aufzeichnen, in einer Datei abspeichern und kann es danach einfach die Datei wieder abspielen und praktisch dieses Funksignal wieder ausstrahlen. Kann man sich jetzt denken, so viel bringt mir das nichts? Genau, so viel bringt mir das vielleicht nichts, aber man muss das Szenario einfach nur ein bisschen zu Ende denken. Jetzt hat man eine Funktastatur am Rechner, morgens bekommt man ins Büro. Es führt kein Weg dran vorbei. Das Erste, was man in seinen Rechner eingibt, ist das Passwort, Benutzername und Passwort, weil sonst komme ich nicht an der Anmeldung vorbei, sonst kann ich nicht arbeiten. Und das natürlich Spannende ist, ja gut, dann kann ich mich nämlich morgens, also das Szenario weiter zu spinnen, kann ich mich als Angreifer in Funkreichweite hinsetzen. Und dann ist der Replay-Angriff auf einmal doch sehr spannend. Ich zeichne einfach morgens auf, mein Opfer gibt das Passwort ein, vielleicht tue ich auch noch die nächsten Tastenanschläge mit aufzeichnen, ist auch erstmal egal. Ich muss es auch nicht mal genau verstehen, sondern ich zeige es einfach mal auf. Wahrscheinlich Benutzername, Passwort irgendwo am Anfang mit dabei. Und jetzt geht mein Opfer, was weiß ich, in die Kaffeepause oder ähnliches oder was auch immer. Oder ich bekomme irgendwie Zugriff in irgendeiner Form in dieser Reichweite. Ja. Es reicht auf jeden Fall halt natürlich diesen gesperrten Rechner. Ich tue das Funksignal zum Entsperren, was er morgens eingegeben hat, einfach wieder abspielen. Und okay. Es reicht, den Rechner zu entsperren. Dann habe ich einen entsperrten Rechner vor mir. Also. Und ihr habt es dann gleich noch in eine kleine mit Lego-Gehäuse versehene Hardware gegossen. Genau, genau. Also man hat das auf Knopfdruck. Genau, wir haben das dann noch schöner gemacht, genau, damit man das irgendwie so schön handheld-mäßig hat. Und haben natürlich eben auch die anderen Probleme, die wir finden konnten. Das zweite größere Problem, was wir häufig identifizieren konnten, waren tatsächlich diese Keystroke-Injections. Obwohl es sich um eine verschlüsselte Verbindung handelt und wir das Passwort nicht haben, war es uns trotzdem möglich, Tasten in die Kommunikation einzuschleusen, die gültig sind. Was man natürlich, wenn wir das Szenario jetzt wieder weiterspinnen, wir zeichnen erst auf, wie er das Passwort eingibt. Jetzt sperrt er den Rechner in der Kaffeepause. Dann entsperren wir ihn vom Parkplatz aus, weil wir das Signal wieder abspielen. Jetzt haben wir einen unentsperrten Rechner. Und jetzt können wir noch Tasteneinschläge einschleusen. Das heißt natürlich, wir können eine Konsole öffnen, PowerShell aufmachen, können Schadsoftware aus dem Internet nachladen, die dann ausführen. Also man kann einfach den kompletten Rechner fernsteuern, weil eine Hält Tastatur kann. Genau, eine Tastatur ist dazu da, einen Rechner zu steuern. Und wenn man diese Tastenanschläge einschleusen kann, kann man natürlich den Rechner kontrollieren. Das konnte zum Beispiel beispielhaft auch diese kleine Box dann tun, um das dann mal als Demo zu machen. Was uns bei diesen, zumindest bei diesen Verschlüsselmodellen nicht gelungen ist, ist einfach die Kommunikation mitzulesen. Ja, okay. Und da hatten die Hersteller auch nichts besonders falsch gemacht. Also waren unterschiedliche Schlüssel drauf auf den verschiedenen Tastaturen. Ob die immer besonders gut generiert wurden, ob die nicht einfach bei der Produktion aufgespielt wurden und die ganzen Schlüssel sind eh bekannt, zumindest weil irgendwo mal ein Datenleak war oder ähnliches. Also wissen wir nicht. Man kann diese, was wir feststellen konnten, das war, dass man die Chips einfach auslesen kann. Also wenn man erstmal in die Nähe einer Tastatur an eines Dongles kommt, kann man sie einfach aufschrauben, kann sich da ein paar Pins dran löten oder dran stecken. Und die Chips waren nicht besonders gesichert in den meisten Fällen. Und ich konnte einfach den AES-Schlüssel auslesen, dann kann ich es natürlich auch anschlüsseln und dann kann ich auch wieder Tasteneinschläge einsichern. Also auch solche Probleme waren dann mit von betroffen. Kommt man auf jeden Fall schnell zu einer Umgebung, mit der man vernünftig arbeiten und dann sein, genau. sein Workflow irgendwie. Genau, also Angreifer waren das sicherlich spannende Lücken und eben auch Probleme, die man eigentlich nicht haben wollte. Also viele unserer Kunden haben sich ja dann auch dagegen entschieden, das zu nutzen oder zumindest zu nutzen in sicheren Umgebungen. Wir selber tatsächlich auch, also unser Unternehmen hat dann Funkeingabegeräte tatsächlich so verboten. Ging die berühmt-berüchtigte Mail durchs ganze Unternehmen, dass alle Funktastaturen doch in den Privatbesitz zu überführen wären und nicht mehr weiter eingesetzt werden dürfen. Ja. Mit was für einer Reichweite kann man da rechnen bei der Technologie, die benutzen? Diese typischen Funktastaturen und Mäuse? Tatsächlich bei Funk und Reichweiten hängt dann natürlich bis zu einem gewissen Grad irgendwas von der Physik ab, aber auch zum großen Grad was von Technik und Equipment. Mhm. Deswegen tue ich mich dort immer so ein bisschen schwer. Also die Hersteller selber sagen da immer typischerweise selbst innerhalb von Gebäuden so um die 100 Meter bei dieser Technik, die dort die meisten verwenden. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, was man dort rausholen kann. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr unterschiedlich, was man dort findet. Also es gibt zum Beispiel denselben Chip, den es in diesen Funktastaturen gibt, gibt es auch für Hobbyisten, um Telemetriedaten seiner Quadcopter-Drohne irgendwie zu übermitteln. Okay, und dann hat jemand diesen... Die fliegen nicht nur 100 Meter. Ja. Genau, eben die fliegen nicht nur 100 Meter. Gut, die haben auch Sichtverbindungen, aber da gibt es zum Beispiel diesen selben Funktastaturchip auf so einem kleinen Board drauf, zusammen mit einem kleinen Funkverstärker, weil was hindert mich daran, das Funksignal zu verstärken? Ja. Also gibt es da auch noch einen kleinen Funkverstärker dran und der Hersteller dieses Funkdongels sagt zum Beispiel, dass bei Sichtreichweite dort ein Kilometer schon mal gleich überbrückt werden kann. Und wir reden immer noch von einem kleinen USB-Stick, also wenn ich dann jetzt anfange mit Richtfunkantennen, Yagi-Antennen, was weiß ich was, viele, viele Wattverstärker, die natürlich alle illegal sind, aber der Angreifer, der sowieso illegale Sachen macht, hindert sich wahrscheinlich auch nicht dran, irgendwie illegale Funkausrüstung dazu nutzen, um solche Angriffe zu machen. Also es geht mit Sicherheit aus bequemer Entfernung in der Nähe des Firmengebäudes, was man dort angreifen möchte. Also aus dem Café auf der anderen Seite der Straße, gar kein Problem. Nee. Spannende Sache auf jeden Fall. Ja, was sind noch so ein paar Technologien, an denen du noch so vorbeigekommen bist dann über die Jahre, erst mal angehen? Jetzt viel über NFC gesprochen, dann hatten wir USB, jetzt hier an der Stelle ging es dann irgendwann in Richtung Funk, Software-Defined Radio. Was sind noch so die paar Highlight-Technologien, die dich sonst noch irgendwie so begleitet haben, noch irgendwas, was man unbedingt gehört haben muss? Weiß nicht, ob unbedingt gehört. Also tatsächlich hat mich das Thema Funk allgemein dann vor allen Dingen sehr ergriffen, würde ich jetzt sagen. Einfach, weil ich dort finde, sind sehr viel spannende Probleme. Einfach viel weil zu unbearbeitetes Feld, sagst du. Einmal unbearbeitet, genau. Dann war es lange Zeit teuer und schwierig. Da sind wir wieder bei den Software-Defined Radios. Die sind einfach in diesem Zeitraum alle super günstig, also verhältnismäßig günstig geworden auf jeden Fall. Sprich, auf einmal konnten alle Leute Funktechnologien analysieren, angreifen, Sender dafür bauen. Also das, was man typischerweise irgendwie in den 90ern dann als Funkamateur sich sein Radio zusammengelötet hat oder ähnliches, ist nicht mehr nötig. Ich kann an meinem Rechner einfach mein Funksystem so programmieren, wie ich das will. Und wenn ich das so programmiere, also ein Software-Defined Radio, wie der Name sagt, kann ich in Software programmieren, definieren, wie das Radio funktioniert. Und eben, wir konnten das so programmieren, zum Beispiel um so Funksignale an der Tastatur zu zu interpretieren, auszugeben. Aber es hindert mich nicht daran, auch irgendwas anderes damit zu machen. Und diese Geräte sind dann super faszinierend. Damit kann man dann Alarmanlagen zum Beispiel auch mal bearbeitet, weil man diese Funksignale auch einfach damit natürlich entschlüsseln, verändern, manipulieren, Fehlalarm auslösen, Alarmanlage deaktivieren kann, wenn man das Ganze verstanden hat oder ähnliches. Also da kann man einfach sehr viele tolle Sachen mitmachen. Aber ich bin dann auch immer wieder natürlich noch an Standardtechniken hängen geblieben. Eins, was mir in letzter Zeit besonders viel Spaß macht, ist dann Bluetooth Low Energy, einfach weil da auch immer mehr natürlich kommt. Also es setzt sich auf, ich sag mal, dem IoT-Markt doch zumindest in dem einen oder anderen, in der einen oder anderen Branche deutlich durch. Mhm. Und das ist auf jeden Fall auch einfach super spannend, weil man dort, ich sag mal, auch viele Dinge noch falsch machen kann. Die eigentliche Technik, der Standard, der ist über die Jahre so weit gereift, dass das in den meisten Fällen schon funktioniert. Aber es gibt halt, er ist recht komplex. Also das müsste ich gerade lügen, ich weiß echt nicht mehr auswendig, aber ich glaube, die 5.0-Spezifikation hatte über knapp 3000 Seiten oder noch länger, ich weiß es nicht mehr. Es ist auf jeden Fall verdammt lang und verdammt viel und da macht man natürlich irgendwelche Fehler und das ist tatsächlich dann einfach auch wieder spannend. Low Energy ist vor allen Dingen, ich sag mal recht übersichtlich, auch wieder in kleineren Geräten drin, wo man gleich wieder mehr Fehler macht, also in Embedded-Geräten wieder Hardware näher. Dementsprechend hat mich das tatsächlich dann auch fasziniert und habe ich mich auch daran natürlich noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigt und eben auch die Kundenprojekte kommen in die Richtung immer mehr mit rein und dann schaut man sich sowas eben auch mal an und macht halt auch immer wieder Spaß, die Werkzeuge dazu werden besser, kann man ein bisschen was dazu entwickeln, ein bisschen was verstehen, mitmachen. Also stark zweischienig auf jeden Fall. Einmal passiert viel über die Kundenprojekte und dann machen wir oder macht ihr an der Stelle dann eben auch viel als eigene Forschungssachen, weil wir eben da an der Stelle Know-how brauchen und aufsammeln wollen. Kundenprojekt, ja, leuchtet ein, ist klar, das finanziert sich dann eben daraus, dass der Kunde eben eine gerne Aussage haben möchte über ein Produkt und über die Sicherheit von einem Produkt, weil er eben wissen möchte, ob er es guten Gewissens einsetzen kann. Bei den ganzen Research- und Development-Sachen ist natürlich dann am Schluss das Ziel, da natürlich auch unsere anderen Kunden, die das einsetzen, irgendwie darüber zu informieren und mit den eigentlichen Herstellern so ein bisschen ins Gespräch zu kommen, wo es denn da dann noch Verbesserungspotenzial gibt. Du machst das jetzt relativ viel, also gerade die Schwachstellen in die Hersteller zurückkommunizieren, wissen da so das typische Feedback, wenn du eine Schwachstelle irgendwie mit dem Hersteller kommunizierst, nimm uns doch mal so eine Loop mit rein. Also stellen wir uns eine fiktive Schwachstelle vor, du erkennst eine Schwachstelle in irgendeinem, sagen wir einfach nochmal eine Funkalarmanlage und wie ist denn so der Prozess, bis dann tatsächlich irgendwann die Leute da draußen, die so eine Alarmanlage benutzen, ein sicheres Produkt haben? Meistens leider viel zu langwierig, würde ich behaupten. Es liegt natürlich ein bisschen an dem Themengebiet. Auch meine Kollegen melden gerne Schwachstellen, wenn man da irgendwie in Produkten was findet. Das ist auch einfach verantwortungsbewusstes Denken. Wir wollen die Welt sicherer machen. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie da mit dem Finger auf Leute zu zeigen, ihr macht alles schlecht, sondern wenn man so eine Schwachstelle gefunden hat, dann kann man sie ja beheben und danach sind eigentlich alle glücklich, weil dann hat man was Besseres. Bei Software, was eben viele meine Kollegen machen, bei einer Webseite oder so, da gibt man den Hersteller Bescheid, da werden ein paar Anpassungen gemacht und ist das meistens sehr schnell über die Bühne und meistens ist es auch übertrieben. Es gibt natürlich auch Hersteller, die leider immer viel zu lange brauchen, sowas zu patchen, aber das kommt so langsam an. Bei Hardware haben wir ein weiteres Problem. Da haben wir Entwicklungszyklen, die nochmal ganz anders sind oder auch Fragen, was ist patchbar, was nicht. Wenn die Probleme innerhalb der Hardware ist, wird schwieriger, ja. Genau, wenn es in Hardware gegossen ist, kriege ich das nicht so einfach hin. Wenn es keinen Firmware-Update-Mechanismus gibt in diesem System, dann kann ich vielleicht den Chip nicht updaten. Das war zum Beispiel etwas, was wir bei den Funktastaturen zum Beispiel beobachten konnten, aber auch bei den Alarmanlagen viel, dass genau diese Problematik aufgetreten ist. Das heißt, wir haben das den Herstellern gemeldet, das haben wir so einen Responsible Disclosure Prozess. Wir melden das denen, geben denen Bescheid, was haben wir gemacht, unterstützen sie das auch dabei zu reproduzieren und ähnliches. Hoffen dann, dass sie darauf erstmal überhaupt reagieren. Das klingt, als wäre das nicht immer der Fall. Genau, also die ersten 1, 2, 3 Mails werden ganz gerne mal ignoriert oder dann kommt doch irgendwas zurück oder erst irgendwas mit, ist doch nicht so schlimm, passt schon alles. Also man muss das immer in so einem gewissen Kontext bringen. Und wenn die natürlich das Risiko auch am Schluss völlig tragen und sagen, für sie ist das nicht schlimm, wir machen hier nichts, das dürfen dann auch die wissen. Und geht es darum, denen eine faire Chance einzurichten, zu sagen, ihr wisst jetzt von dieser Schwachstelle, ihr könnt was dagegen unternehmen, macht das am besten auch, weil wir möchten sie einfach, gibt es Standardzeitabstände, ich müsste jetzt gerade lügen, was sonst ist, was 90 Tage oder irgendwie also, sowas. Man gibt ihnen einen gewissen Zeitrahmen und wenn der Zeitrahmen ihnen auch nicht reicht, sind wir gern zur Diskussion bereit, das auch etwas zu verlängern oder ähnliches. Aber einfach, dass der Hersteller seine Schwachstelle beheben kann und wenn er sie dann behoben hat und der Kunde eben ein besseres Produkt haben kann, einfach aus dem Fall, weil er ein Software-Update installiert, dann können wir auch unsere Arbeit veröffentlichen. Das zeigt einfach von unserer Seite, wir sind fähig, es ist einfach schön zu demonstrieren, wir können solche Angriffe, wir haben sowas gefunden. Unsere Kunden sind in dem Zuge auch gleich informiert. Genau, das macht es sehr einfach. Also unsere anderen Kunden dann an der Stelle, genau. Genau, das macht es sehr einfach und eben allgemein hilft es einfach, ein bisschen besser geworden, einfach irgendwie ein Produkt oder eben vielleicht eine ganze Linie oder ähnliches, was man auch immer dort gefunden hatte. In der Realität muss man sagen, funktioniert es leider nicht so gut, eben gerade in Hardware. Da war das Feedback häufig natürlich so, dass sie erstmal nicht wahnsinnig viel ändern können, dass sie es in zukünftigen Produkten ändern wollen. Also der Wille war doch bei vielen gegeben. Es gab Einzelne, die tatsächlich gar nicht gemeldet haben. Einzelne, die das Problem als nicht so hoch eingestuft haben. Ist auch diskussionswürdig natürlich, klar, keine Frage. aber eben auch welche, die tatsächlich ernsthaft dann Dinge machen wollten. Bei dem Alarmanlagenhersteller weiß ich noch, dass einer dann sehr bemüht war, auf jeden Fall gleich dort Updates rauszubringen und das zu verändern, was er verändern kann, und hat das tatsächlich auch getan, obwohl es nicht so einfach war. Also in dem Fall war das, die Fernbedienung konnte man nicht updaten, das ging nicht, da war das Problem drin. Die Basisstation schon, der Alarmanlage, und für die Basisstation haben sie ein Firmware-Update rausgebracht und für die Funksender haben sie ein Hardware-Neudesign gemacht, sodass man einfach seinen Funksender austauschen kann gegen ein sicheres Modell. Das ist natürlich dann besonders schön zu sehen, wenn sowas so klappt. Wäre dann quasi der Idealfall. Ja, genau. Das wäre der Idealfall. So hat man das als Chance. Und dann natürlich wäre noch der Idealfall, wenn auch der Hersteller am besten seine Kunden informiert, dass die auch eben wissen und ihren Sender da eben austauschen können. An so einer Umtauschaktion teilnehmen können. Im besten Fall das auch noch irgendwie kostenfrei. Ich weiß nicht mal, ob das der Hersteller will oder nicht. Das sind dann herstellerspezifische und politische Fragen. Darum geht es dann bei uns an der Stelle gar nicht mehr unbedingt. Sondern eben, wenn die Chance geschaffen ist, ist es natürlich besonders schön, ein sicheres Produkt zu haben. Und dann haben wir auch tatsächlich nochmal weniger Hemmungen und schlechtes Gewissen, soweit man das eben haben kann, überhaupt diese Schwachstelle zu veröffentlichen. Aber überhaupt die Schwachstelle zu veröffentlichen, ist wichtig. Selbst wenn es keine Lücke irgendwie, wenn es auch kein Fix dafür gibt oder ähnliches, ist es ab irgendeinem Punkt doch wichtig, das zu tun. Vielleicht zum einen, um den Hersteller unter Druck zu setzen, aber das gar nicht mehr unbedingt, aber vielleicht auch, um einfach die ganzen Benutzer dieser Produkte zu informieren, was sie dort haben. Das ist einfach eine gewisse Verantwortung, wenn man das gefunden hat, diese Information nicht geheim zu halten, sondern es gibt ein Interesse daran. Spätestens jeder, der das Produkt benutzt, hat ein berechtigtes Interesse, das zu wissen. Und es ist schön, wenn man das diesem geben kann. Und wenn es dann eben noch so läuft, dass es da eben einen gewissen Einsicht gibt von dem Hersteller, ist natürlich hervorragend. Und das wird in letzter Zeit auch besser, muss man allgemein sagen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wir deine Pflicht sind, das irgendwie nach draußen zu tragen. Da macht man dann natürlich die Gesamtlage schon so ein bisschen besser. Und wenn ich mich so mit den Kollegen unterhalte, also mein Eindruck ist ganz klar, den Eindruck haben, dass man damit so die Sicherheit in der gesamten IT-Landschaft so ein bisschen verbessern kann. Das ist schon auch so ein bisschen was, dass die Leute, man hat es jetzt aber die gehört, also dich ganz, ganz konkret an der Stelle auf jeden Fall antreibt. Leider so ein bisschen geht nicht jeder von den Herstellern drauf ein. Also wir hatten dann auch immer wieder irgendwo Feedback von Herstellern gehabt. Die haben dann eher ein Produkt eingestellt oder verkaufen es einfach stillschweigend weiter, als darauf zu reagieren. Aber so im Großen und Ganzen klingt so, als gibt es ja dann schon Feedback, wo dann darauf eingegangen wird. Schöne Sache. Ich denke, da können wir dann mal an der Stelle an das ganze Technische so ein bisschen Knopf machen. Mich würde noch so ein bisschen interessieren, jetzt hast du erzählt, du bist schon so ein Computerkind, aber was machst du, wenn der Computer aus ist? Also, was ich jetzt so weiß, ich kenne dich so ein Weilchen, also es ist unglaublich schwer, dich irgendwie mal so ein bisschen von deiner Zeit abzuknapsen. Du bist so unglaublich beschäftigt, also ich glaube, wenn wir mal von unserem Chef absehen, bist du so wahrscheinlich so der beschäftigste Mensch, den ich irgendwo kenne. Ich kann mich wahrscheinlich sicherlich auch sehr gut darüber beklagen, weswegen es dann noch mehr wird. Ja, ich glaube, das macht sichtbarer, aber ich erinnere mich ja letztes Jahr, da warst du einfach mal 2 Monate weg. Ja, genau. Also mit meinem normalen Urlaub komme ich tatsächlich nicht klar. Also ich glaube, ich habe einfach viele Hobbys und ich genieße auch diese Hobbys und ich möchte auch ungern auf sie verzichten, auch wenn ich sie immer nicht genau benennen könnte. Und auch vieles davon ist einfach nur auch soziale Kontakte pflegen, Freundeskreise und ähnliches. Und das ist mir dann durchaus eben wichtig. Und mit so 2 Monaten weg, eben gerade letztes Jahr, reicht mir halt nicht immer. Also waren keine ganzen 2 Monate, aber sagen wir so, ich habe schon häufiger unbezahlt Urlaub beantragt und das ist auch sehr schön, dass mir das genehmigt wurde, weil ich einfach mit den typischen 30 Tagen, die man da hat, nicht zurechtkomme. Und es liegt einfach daran, dass ich wirklich einfach viele Sachen auch so noch gerne mache, also auch gerne Dinge, die durchaus noch mit Computern zu tun haben. Auch das passiert dann auch in der Freizeit. Letztes Jahr war es Camp, glaube ich. Genau, CCC Camp oder sowas, da opfere ich auch mal meine Freizeit für oder Gulasch-Programmiernacht oder so mal einen Urlaubstag eintragen. Ist natürlich schön, wenn der Arbeitgeber auch das noch als Fortbildung akzeptiert und da ein bisschen entgegenkommt, aber im Zweifelsfall mache ich das auch so, einfach weil mich das interessiert. Aber eben auch, ich sag mal, andere viele Urlaube, die ich da irgendwie habe und gerne genieße, kommen da dazu. Das fängt an von ich mache sehr gerne Wintersport, also ist im Winter schon was weg. Also ich fahre einfach gerne Ski. Da gibt es dann so einen typischen Familienurlaub oder mit Freunden dann irgendwie gerne. Kind aus dem Schwarzwald auf der Ostalb studiert, ja klar, da muss man Schneemensch sein. Ja. Genau, also einfach nach wie vor schön. Berge, Schnee, Winter mag ich immer noch gerne. Und genieße eben das und dann sind natürlich auch gleich schon mal wieder ein paar Tage weg. Dann gibt es noch ein paar andere Dinge, die ich einfach gerne mache. Das eine ist natürlich auch Freundeskreis, leidenschaftlich, auch durchaus mit Musik. Nicht, dass ich besonders musikalisch bin, aber es geht wahrscheinlich vielen Leuten so, die immer so eine extreme Musikrichtung haben. Die haben dann das Bedürfnis, sich mit der irgendwie mehr zu identifizieren oder sich mehr damit zu beschäftigen. Bei mir ist das Metal als Musikrichtung und dementsprechend gehe ich da auf Festivals, Konzerte oder ähnliches. Und da ist dann... Es sind auch mal gleich ein paar Tage vorbei. Genau, da hat sich das auch eingebürgert, dass ich pro Jahr mindestens auf ein Festival mit halt einem Haufen Freunde gehe und ist dann wieder gleich schon mal eine Woche weg. Aber eben genau, dann gibt es einfach noch einen Haufen andere Urlaube oder ähnliches, die man irgendwie machen möchte. Ich muss schauen, dass meine Freundin nicht zu kurz kommt. Das kann tatsächlich dann eben auch passieren. Das möchte ich auch versuchen zu verhindern. Aber eben, es sind tatsächlich verschiedene Freundeskreise mit verschiedenen Interessen und eben da gibt es dann auch andere Interessen, die vielleicht auch als, ich weiß gar nicht, ob sie genau darauf befußen, aber es macht es für mich auf jeden Fall sehr angenehm, sind dann so Ausgleichdinge, die dann manchmal irgendwie gar nicht mehr mit Computern zu tun haben. Mhm, und ja, ich da eben, genau nach denen suche ich. Also, genau, also eins, das hat irgendwie, also gefühlt jeder, irgendwie der genau, was mit Computer macht, der sucht sich irgendwas, wo er mal kein Bildschirm vor sich hat. Ja, also das Extremste, was ich dort mache, sind so Outdoor-Touren, aber schon auf einer... Also man kann sich das vorstellen, vielleicht wie irgendwie Pfadfinder oder ähnliches. Das ist einfach eine Freundesgruppe, die ich da habe von früher, mit die eben sowas machen, die sich ja mehr oder weniger auf ein Format geeinigt haben, wie sie halt eben solche Outdoor-Touren machen. Und die sind dann halt schon meistens also relativ strikt. Also wir sind alle alt genug, dass man jetzt nicht irgendwie, irgendwie überall mit dem Finger drauf zeigen muss, aber man versucht dort viel, ich sag mal, einfach diesen Ausgleich zu finden, naturnah das zu machen. Also es sind dann tatsächlich meistens, also in den meisten Fällen klassische Wandertouren, das heißt wirklich Rucksack auf den Rücken und dann laufen. Und dann halt tatsächlich auch gleich mal 2 Wochen am Stück. Das heißt also sein ganzes Leben, was man für 2 Wochen braucht, von Wäsche, Unterkunft und alles, also Campen und so draußen, alles einmal mitnehmen. Okay. Essen, Versorgung. Und das trägt man dann durch die Gegend. Das ist einfach einmal sehr herausfordernd, aber irgendwie auch sehr befreiend, weil man dann interessiert einen Technik nicht mehr, wenn der Rucksack schwer ist. Das ist das Einzige, was einen zu dem Zeitpunkt nervt. Das ist sehr schön, weil das die Sachen sehr einfach macht. Und eben auch so versuchen wir die Tour sehr, ich sag mal, einfach zu halten. Gekocht wird da über dem Feuer. Prinzipiell keine Handys, sogar die Uhren werden meistens abgezogen. Wenn die Sonne aufgeht und es hell ist und man wach ist, dann kann man loslaufen. Wenn man Hunger kriegt, dann ist es wohl Zeit für eine Mittagspause oder sowas. Also es ist irgendwie sehr, sehr natürlich, sehr einfach. Sehr rustikal, also wirklich wild campen. Taschenmesser erlaubt? Ja, genau. Also nein, natürlich so ein bisschen was brauchst schon, wie gesagt, eben über Feuer kochen auch. Dann hat man eine Säge oder einen Beil dabei, aber ja klar, dann muss man sich selber um das Holz kümmern. Klar, es geht in den meisten Regionen nicht mehr. Also einfach schnell in Schwarzwald wild campen ist alles nicht mehr so erlaubt. Das macht alles immer ein bisschen schwieriger, solche Touren. Aber wenn man das mit einem gewissen Naturbewusstsein macht, kann man das tatsächlich auch in den meisten Fällen sich nochmal irgendwie dem Förster einigen, wenn man ihn dann doch mal trifft. Oder man ist in Regionen, die dann doch einfach sowas tatsächlich noch absolut ganz bewilligen, dass Skandinavien recht vorne dabei ist. Ja, einfach solche Probleme nicht. Und man muss sich natürlich auch beschäftigen. Ich muss sagen, ich bin natürlich auch in einer Gruppe, die das einfach seit Jahren macht. Also die wissen auch, was sie tun. Also wenn ich mir da überlege, dass manche Leute einfach dann irgendwie ihr Feuerchen anmachen, dann Waldbrand verursachen. Na klar. Da halte ich uns für schon eben einen ganzen Schritt weiter, weil wir dort eben das schon mehrfach machen und da eben auch naturbewusster leben. Also man hinterlässt keinen Müll, man nimmt das alles immer mit. Eben und versucht das so einfach möglichst einfach mal anders zu gestalten und eben das hilft einem sehr, mich hilft es sehr, das von diesem Alltag zu befreien, weil es einfach dann, der ganze Luxus ist manchmal ein bisschen schwer wegzulassen, aber eben dadurch, dass der ganze Luxus weg ist, ist der Alltag auch einfach, der ist unglaublich leicht, weil ich muss nur noch morgens aufstehen, ich muss prinzipiell wandern, wenn ich Hunger habe, dann gibt es was zu essen, ich muss mich nur noch darum kümmern, wo kann ich irgendwie schlafen, wo finde ich Wasser, wo habe ich Nahrung. Und wo kommt dann das Essen her? Also für 14 Tage könnt ihr nicht alles mittragen. Genau, oder? Also manchmal macht man, also doch, gab es auch schon Touren, wo man, nein, das waren tatsächlich, glaube ich, 10 Tage am Stück, die wir da dann unterwegs waren. Das ist sehr herausfordernd, da muss man wirklich sehr viel vorplanen und komprimiert essen. Und das gibt dann auch sehr schwere Rucksäcke, das ist auch nicht optimal zum Laufen, wirklich nicht. Also muss man auch aufpassen, dass man den Rücken nicht kaputt macht oder so, das falsch macht. Aber eben da so auf 7 Tage zu kommen, das geht dann schon mal. Häufig, also hin und wieder sind die Abstände auch kürzer. Also wenn man dann doch irgendwie durch ein Dorf in irgendeinem Laden wieder durchkommt, kann man natürlich auch aufstocken. Aber es ist bewusst so gewählt, dass wir eigentlich versuchen, so ein bisschen draußen zu sein, eben naturnah und eben nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwie Städtetour machen, sondern, weiß nicht, 2018 waren wir zum Beispiel eben in der Ukraine, in den Karpaten wandern. Und das ist dann natürlich halt, also wirklich viel Natur, das ist auch alles einfach, ja, einfacher. Das ist natürlich einfach mal schon umzuschalten. Also wenn da schon weniger Autos rumfahren als irgendwie Ochsenkarren oder irgendwie sowas, ist einfach dann sehr entspannt und macht das Ganze ganz anders und dann kann man dort auch sich sehr irgendwie in diese Natur einfühlen. Das macht es irgendwie sehr schön, sehr einfach eben und irgendwie befreiend, lüftet das Gehirn. Also wenn man dann merkt, dass man irgendwie 2 Wochen irgendwo in der Wildnis war, in Summe irgendwie 20 Menschen gesehen hat, wenn überhaupt die einmal begegnet sind, dann merkt man das erste Mal, wenn man überhaupt wieder in die Stadt kommt, dass ich seit 10 Tagen keine Werbung gesehen habe, keine Reklame, kein Bildschirm gesehen habe. Habe ich einfach, gab es nicht. 10 Tage lang nicht oder sowas. Und das ist irgendwie sehr spannend. Einmal, klingt, dass es nicht auffällt und genau am Anfang fehlt es einem vielleicht auch nochmal kurz, aber dann irgendwann ganz im Gegenteil. Also ist dann sehr schön. Ich möchte beides nicht aufgeben. Ich möchte auch weiterhin Technik machen, Bildschirm, aber ich würde auch weiterhin immer so einen Ausgleich brauchen wollen. Das hilft einem total, irgendwie da wieder sich mal aufs Wesentliche zu konzentrieren, was ist wichtig. Und von Hand ein Feuer anmachen. Ja, genau. Es sind auch diese Herausforderungen, die das natürlich anders machen. Jetzt ist man irgendwo in den Bergen unterwegs. Es ist natürlich schön, immer den Gipfel zu erstürmen, aber wenn man das noch nie gemacht hat, dann merkt man auf einmal, jetzt bin ich auf dem Gipfel, jetzt sind meine Wasserflaschen leer und jetzt? Auf dem Gipfel hat es meistens kein Wasser. Das fängt halt eher weiter unten an, weil das Regenwasser fließt ab, dann bilden sich die Bäche und ähnliches. Das sind so ganz natürliche, einfache Dinge, auf die man sich dann mal beschränken muss. Wir nehmen kein GPS oder so, eine Karte lesen. Wo sind wir gerade? Höhenlinie, Kurve, Kompass. Wie kann man sich da orientieren? Wo findet man was? Wo finde ich mein Wasser, mit dem ich kochen kann, was, das ich trinken kann? Kann ich einfach jeden See trinken? Das ist meistens keine gute Idee. Sondern eben, mit was kann ich mich da irgendwie auseinandersetzen? Wo finde ich da meine Herausforderungen? Selbst die Zelte, die wir dort zum Großteil nutzen, sind nicht unbedingt irgendwie so ein Standard-Iglo-Zelt von irgendeinem VD oder was weiß ich was. Sondern auch das sind dann eher so Gruppenzelte, Jurten, Koten oder sowas. Und die treibt ihr durch die Gegend? Ja, genau. Das ist durchaus auch nochmal herausfordernd. Eben, das ist, also viele Leute würden das als eine Ansammlung an einen leidhaften Dingen nennen, aber tatsächlich, das macht es irgendwie sehr spannend. Also ich bin noch von keiner Tour zurückgekommen und habe dann spätestens danach gedacht, es war super. Natürlich ist es zwischendrin durchaus anstrengend, aber das ist auch interessant. Also es stärkt auch den Geist. Also man merkt, wenn man mit 3 Leuten, also umgekehrt, wenn man mit 5, 6 Leuten, so eine Gruppe oder auch größer, erstmal 3 Tage nur dauerhaft Regen hat und draußen in der Wildnis ist und es gibt einfach nur Regen, aber kochen über Feuer, ja, mach mal bei Regen dann Feuer, dann vielleicht wird das Zelt irgendwie undicht, dann ist inzwischen der 3. Satz Kleider und man hat nur 3 Satz Kleider und der 3. ist inzwischen auch schon nass, dann merkt man tatsächlich auch, wie die Leute funktionieren. Das ist also für die Psychologie ganz interessant. Wer kann dann immer noch einen kühlen Kopf bewahren? Wie kann man das mit Humor nehmen? Wie kann man sich streiten? Verhindern zu streiten? Das wird, also ja, die Stimmung wird natürlich dann schon anders, aber es ist irgendwie auch, das fordert ein und es ist irgendwie interessant, dann über einen nachzudenken, wie schlimm ist jetzt wirklich welches Problem? Was möchte ich da machen? Ganz frisch geerdet vom 3 Tage strömenden Regen am Schluss. Genau, also der kann dann auch wirklich zwischendrin keinen Spaß machen. Danach merkt man, auf die Erfahrung möchte ich doch nicht verzichtet haben, weil ich in der irgendwie doch was gelernt habe und die doch irgendwie erfüllend war. Es ist einfach, weil es so echt ist. Wie würdest du jemandem empfehlen, in sowas einzusteigen, wenn er das noch nie gemacht hat? Wahrscheinlich stufenweise und am besten mit Menschen, die das irgendwie auch gerne machen. Also für viele ist dieses Null auf. Also es gibt Menschen, die können das einfach. Also es gibt Menschen, die auch, ich sag mal, weiß nicht, vielleicht irgendwie ein bisschen alternativer aufgewachsen sind, die auch schon immer mit Opa zusammen im Garten gegrillt haben und jederzeit Feuer machen und so. Und dann habe ich tatsächlich auch schon natürlich Leute kennengelernt, die haben noch nie in ihrem Leben von Hand ein Feuer angezündet. Also Und natürlich, gerade bei solchen Touren, ist es natürlich, man gibt sich eine Herausforderung, am besten Feuer anzünden. Einen Tag davor hat es geregnet, Feuer anzünden, man darf nur 3 Streichhölzer verwenden. Hm. Muss man nicht schaffen, aber es ist irgendwie ganz interessant, kann man das und kriegt man das hin und wo finde ich das trockene Holz? Und deswegen, wenn es je extremer es wird, desto eher würde ich es am ehesten empfehlen, einfach mal mit Menschen zusammen machen. Nicht, weil man im Allgemeinen nicht überleben würde. Man muss sagen, einfach, wenn man jetzt nicht irgendwo in die Wildnis geht, wo einfach gar nichts mehr ist, passiert da ja auch nichts Schlimmes. Also selbst wenn ich irgendwo in den tiefsten Schwarzwald gehe, dann muss ich auch nochmal irgendwie 10, 20 Kilometer in eine Richtung laufen, dann werde ich schon wieder ein Dorf finden oder ähnliches. Also so weit vom Abschluss ist man ja nie. Also man wird nie verhungern meistens oder verdursten oder sonst irgendwie. So dramatisch ist es in den, also so extrem sind wir in den meisten Fällen auch nicht drauf. Wir haben auch Handys dabei, hat heutzutage eh jeder. Früher, als wir das noch gemacht haben, hat immer nur einer eins mitgenommen. Auch einfach, man versucht nicht dumm zu sein. Man hat eine Reiseapotheke dabei, wo natürlich Dinge dabei sind. Man hat ein Handy dabei für Notfälle, um dann eben doch Hilfe zu rufen, wenn doch irgendwie mal was schief gehen sollte. Darum geht es gar nicht, also jetzt irgendwie da völlig blind reinzulaufen, sondern aber eben das irgendwie ein bisschen anders zu gestalten. Und da kann es wahrscheinlich, also so würde ich es vermuten, ich bin es halt eben ja schon so gewohnt, einfach durch, dass ich das mit den Leuten schon immer so gemacht habe, hilft es wahrscheinlich, wenn man irgendwie nicht da direkt sowas gewohnt ist, dann Stück für Stück sich heranzutasten, um zu merken, was man auch leisten kann. Also lohnt sich mal vielleicht in die Berge zu gehen, da kann man schöne Hüttentouren machen, vielleicht von Hütte zu Hütte. Und dann kann man dort abends essen, was unter anderem heißt, ich brauche zum Beispiel nur mein Tagesgepäck tragen. Dann kann man sich erstmal an so einen kleinen Rucksack gewöhnen, weil wenn man das erste Mal einen 20-Kilo-Rucksack auf dem Rücken hat und dann einen Weg laufen muss, wo manche Leute, also man merkt das dann also je nach Land und wo man da unterwegs ist, Wanderweg ist in irgendwie anderen Ländern halt auch, ja, irgendwie dann kann das heißen, durchs Flussbett laufen oder irgendwie hüfthohe Felsblöcke immer die ganze Zeit hochklettern, das ist dann halt der Wanderweg und das dann noch mit 20 Kilo Rucksack als Unwucht auf dem Rücken, das ist dann doch für irgendwie manche am Anfang ein bisschen viel und vielleicht möchten sie es auch einfach nicht, es ist auch nicht für jeden diese Form des, weiß nicht, Reisens, des Outdoor-Tourens, aber ich finde so in gewissen Abstufen, in gewissen Abstufungen kann ich es tatsächlich empfehlen, also man muss sich ja nicht immer so extrem treffen, wie wir das tun, auch wir tun das nicht immer in diesem extremen Maß, also wir haben auch schon Kanu-Touren gemacht oder so, dass man immer viel näher an der Zivilisation in den meisten Fällen da, weil die immer näher an irgendwie Flüssen gebaut ist oder ähnliches. Ja. Aber und kann viel mehr Gepäck mitnehmen, weil in Schiffen ist das viel leichter und ähnliches. Mhm. Oder wir waren auch schon zusammen mal segeln. Also das war dann ein rustikaleres Segelboot, wo man dann eben selber noch in seinen Tauen ziehen muss, um dann irgendwelche Segel zu hissen. Das schon, aber eben segeln kann man ja heutzutage auch, also darf man auch gar nicht mehr ohne Technik. Also man muss dann navigieren können und ähnliches. Also da gibt es auch Auflagen und sowas. Also es muss nicht immer so extrem sein, darum geht es mir auch gar nicht. Aber ab und zu kann das halt tatsächlich ein bisschen erden. Und für viele tritt wahrscheinlich auch dieses Erlebnis schon viel früher ein. Und dann ist ja auch schön, wenn das damit schon klappt. Also eben wie gesagt, mit so einer Hüttentour von Berg zu Berg irgendwie mal und dann irgendwie einfach seine 5-6 Kilo Tagesrucksack auf dem Rücken, das kann auch schon ein Erlebnis einfach sein, weil es irgendwie doch ganz anders ist, mal so in die Natur rauszukommen. Also ich persönlich kann es zumindest empfehlen. Ich weiß nicht, ob es für jeden ist. Manche, ich kenne zumindest genügend Leute, die sagen so, nee, Camping ist gar nichts für mich und raus zu lang und zu viel. Ja. Am Stück auch nichts, aber ausprobieren sollte man es mal wahrscheinlich. Ja, Gerhard, hat mir sehr gefallen. Vielen Dank auch für die nette Geschichte, gerade zum Ende hin. Also vom Digital Native mit allem, was einem irgendwie so das Hardware- und Funkspektrum-Hacking so anbietet, dann so als Ausgang zum totalen Offline eher Holzhacker nach hinten raus. Ja, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich habe auch für mich viel gelernt und nochmal, wir haben also viele Sachen schon mal irgendwie gesprochen, aber die Geschichte irgendwie so am Stück zu hören ist auch nochmal total spannend. Ich danke dir auf jeden Fall. Ja, vielen Dank auch dir. Hat Spaß gemacht. Dann denke ich, hören wir uns vielleicht das ein oder andere Mal an der Stelle hier nochmal wieder. Ich danke dir schön.